er wahrscheinlich nochmal nach Hause. So viel Zeit ist noch. Also, gleich hier Jürgen Kuttner. Unten drunter hören wir noch ein bisschen. Ill-Vibe. Das habe ich angesagt. So, jetzt geht die Tür auf. Ich klappe mal meine CD-Deckel hier alle zusammen. Und in diesem Sinne, eine schöne Woche. Wir hören uns. Detroit make the world go round. Pull up the big truck, set up shop in your town. Week later, my wolves straight locking it down. We bust those lead pipes that make those loud sounds. Lay down, clowns, I turn your smile to a frown. Blowing that good green, y'all chipping it on that ground. Y'all the reason for them to scared to come not town. They veggie thugs, sporting teddies and nightgowns. Smacking you little ballerinas down in the lounge. 200 pounds of pressure, man, I'ma miss you. Hours later, the paramedics gotta get you. Yeah, take his ass straight to a hospital. He ain't no fat, and Jay's the ultimate obstacle. Can't f*** with it, it's impossible. It's on and popping, you lost the show, imposters. On my east side, west side, say it again. East side, west side, doing the flare. You just a little boy, f***ing with a man. Call up them big fellas, never see you again. Why you lanes trying to stay in the game? We playing to win. Didn't hit once, I say it again. Why you lanes trying to stay in the game? We playing to win. Fat Cat Jay did it again. They can pretend while we get this dough. All my hoes go get it. Pippin takes off from the hoes and go spin it. I takes it from the baby mama, I takes it from the cousin. I kick it sober in the morning later when I'm buzzing. I make them, I break them, I came in the door. I said it before, don't let it be short. Cause it's not the game to play. No, it's not the game. It's just the way that we play. Got a pimp smack baby on the daily for cake. Maybe it's just the way that we lay it down. But just like that, come out the like that. In the whip, I push like the Mac I am. It's bitch, choose or lose it. With truth in the music, who can refuse it? Who keeps the fuse lit? New sh. Wanna walk the walk, but make sure your shoes fit. Tighten your laces, boy. And if your lips is loose, got plenty shit to tighten your faces. Let's face it, you basic, boy. Jay spit it, don't hate me, just make some noise. Yo, yo, this is dedicated to all the Detroit. I'm from the city. Detroit. Who got your city on lock? Yo, this ODB and Slum Village. Detroit wild out. You know how we do. Girl, if you're flexible, intellectual, bisexual, can I get next to you? If you're flexible, then we can keep it dirty and sexual. If your man fucks, then we gotta knock the nigga out. Smack the nigga up. Stomp the nigga out. Clap, clap. She got a man, but a man ain't me. I'm a M-A-C to P-I-M-P. I'm a show of things, spend a little cheese, baby. Cause your man ain't doing the right thing lately. Yeah, so I'm stepping in his house. If the nigga step up, I'ma knock the nigga out. So I'm here with a bear in the club, with some dogs and some chicks with some derriers. Yeah. She got a man, it ain't fair, I don't care, I ain't scared. With my dudes and I come prepared. Ladies, let me see what you working with. Make a nigga stay at home like a punishment. I'm trying to think of us, think of we, girl. Think about us in some NTC. Girl, if you're flexible, intellectual, bisexual, can I get next to you? If you're flexible, then we can keep it dirty and sexual. If your man fucks, then we gotta knock the nigga out. Smack the nigga up, stomp the nigga out, clap. Ist ja nicht so, dass ich nicht anfangen will, aber andererseits halt so ein Gefühl. Ist sowieso gerade keiner da. Kann ich ja auch. Kein anderer wollte ich sagen. Naja, nee, so jetzt so praktisch draußen unsere Menschen im Lande, die. Wenn ein Kanzler auftaucht, mit Eiern werfen und sowas, das ist alles nicht da. Warum soll ich dann. Ach, kick an! Da kriechen sie aus ihren Löchern. Hier, die Hörer. Siehst du, wie sie aus ihren. Die wollen sich beschweren. Ja. Soll. Ah, da, ich locke wieder aber Hunde hinterm Ofen vor, merke ich gerade. Naja. Wir alle nur ein Wort sagen. Genau. Sag mal, ich habe neulich letzte Sendung, eine Sendung über was gerade so in ist gemacht. Da kam aber echt nichts zusammen. Hast du so ungefähr einen Ansatz, wo du denken würdest, was ist denn in? Na, überhaupt, weiß ich, was? Nee, meine Dinge. Du musst schon eingrenzen. Du kannst dich einfach so pauschal fragen, was. Doch! Das sind alle Schuhe, Frisuren, sind Tattoos noch in oder out? Dagegen sein ist irgendwie in. Na super, das ist deine Ansage, genau. Ja. So, völlig. Wusste ich doch, dass du mir gleich drauf. Unreflektiert dagegen. Wusste ich doch, dass du mir da drauf. Hey, dass du mir da drauf antworten kannst. Aber sag mal, da hast du irgendwie jetzt du sowas. Jetzt wie Harry Potter oder so. Na, meinetwegen, irgendwie Bücher, Filme. Hitler ist in gerade extrem. Hitler ist in, wesig. Hitler ist extrem in. Da kommen nämlich jetzt noch mehr Filme, habe ich nämlich. Ja, frag mich nicht nach Hitler. Du berührst eine ganz wunde Stelle bei mir. Nee, na, sag mal so, Filme über den Zweiten Weltkrieg kommen gerade wieder. Ach so. Das scheint also demzufolge innen zu sein. Oder die denken, dass es innen ist. Ich mache nämlich, kann ich ja irgendwie sagen, ich mache am 20. November bei Scheu. Hitler-Show an der Volksbühne. Huiuiui. Nein, aber weit mir genau Sofen. Das war kein Ärger. Nee, weiter mal Sofenkeks hier. Diese ganze Hitler-Kacke überall, oder? Du machst irgendwie Fenster auf, Keks raus, Hitler. Oder? Also du kannst irgendwie, wahrscheinlich, glaube ich, kannst einen Joghurtbecher öffnen, Keks drin erwartet, Erdbeeren, schwupp, kickt Bruno Ganz raus. Oder irgendwas Vergleichbares, weiß ich auch nicht. So, Kinder, wir reden heute jetzt hier aber nicht über Hitler-Scheiße. Sondern ich fange hier erstmal gemäßigt antidepressiv an, würde euch erstmal begrüßen. Hallöchen aller Orten. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ja, wobei, jetzt dachte ich, entweder bin ich irgendwie, dachte jetzt so eine Musik, zu, also quasi so eine komplett antidepressive Musik zu spielen, um mir auf die Sprünge zu helfen. Andererseits denke ich aber auch, es ist mir alles so egal, dass ich zur Not zu Udo Lindenberg spielen würde. So, Kinder. Da freut sich der Kollege Langenfeld. So, wenn du dich jetzt total entschuldigst. Nein, ja, nicht entschuldigen, sondern. Du musst dich entschuldigen, wenn du sagst, so, ich spiele Udo Lindenberg aus dem Jahre 2002 oder so. Das wäre eine Entschuldigung. Ja, also, ja, wobei irgendwie, ich finde, das schlägt so, also leider, unglücklicherweise schlägt das die Präsenz von Udo so nach hinten zurück. Dass man selbst so die alten so die Trunken, Mädchen aus Berlin schwanken. Irgendwie auch ja nicht mehr Juden ihr Wissens hören kann. Kommen. Was denn kommen? Der hat doch aber auch andere Lieder gemacht. Was denn? Naja, finde ich doch, ist doch okay. Hey, hin aus. Ist doch irgendwie schön. Was? Ich kenne schon Rudi Ratlos. Alles klar, der Andrea Doria. Habe ich jetzt nicht hier Rudi Ratlos. Was würdest du hier von spielen, wenn du jetzt hier was von spielen würdest? Andrea Doria, Boogie-Woogie-Mädchen. Ich habe früher als Kind mal eine Udo Lindenberg-Kassette gehabt. Ich glaube, das kenne ich Cello. Cello kennst du, oder? Cello kennst du irgendwie alle. Nee, warte mal, was ist denn das noch? Große Liebe. Er wollte nach London. Kenne ich nicht. Dr. Chicago, aber ja. Einfach, oh, aua, das ganz, aber sechs ist bestimmt kaputt. Ganz egal, passt doch. Ganz egal? Ganz egal. Ich weiß ja nicht, wie ich nicht, aber klingt gut. Ich weiß jetzt auch nicht, wie sich das anhört. Mal rindern. Puh, hör mal. Das klingt aggro? Ja. So, wie hieß das? Sag mal, du bist aber ein derart der Softie, nein, dass das für aggro hält. Wie hieß denn diese Rockart? Das war doch so komischer Jazz. Art Rock. Art Rock? Ja, also zum nicht, Beispiel, nicht was aggro, so. Art Rock, was so, na, was so hier. So zart Dings an, so, Emerson Lake in Parma und Yes und Prog, so gemacht. Prog, Rock die oder Purple so. Ohren, nicht die Purple, sondern irgendwie. Prog Rock, gab's nicht so weit? Prog Rock, gab's auch. Ich mal hier gelesen. Kraut Rock ist auch wieder entkommen, oder? Ach, Rock, Rock. Mini Rock, oder? Mini Rock. So, hallo, wer bist denn du da? Hören wir das mal. So, jetzt sag doch mal. Naja, ich weiß, der Hörer soll entscheiden. Entweder antidepressiv oder Udo Lindenberg. Ja, hallo. Hallo. Ja, jetzt Udo Lindenberg oder antidepressiv? Antidepressiv, wa? Ah, ja, echt? Nicht Udo Lindenberg? Nee. Bin ich jetzt, aber ich hab doch gerade eben erst angerufen und. Naja, und natürlich hast du eben erst angerufen und jetzt bist du schwupp auf Sendung praktisch. Ja. Ey, da musst du total aufpassen. Ja. Ja. Das ist hier. Hier gilt no privacy. Ich bin der Uwe. Ja. Sag mal, aber wen interessiert denn das? Wobei, du hast ja natürlich recht. Ich frag ja schon immer. Ja. Wer bist du denn eigentlich, Uwe? Wie? Wer du eigentlich bist, Uwe? Ja, also... Antidepressiv willst du haben? Ja. Aha. Nein. Warum denn? Nee, ich meine, ich bin... ich bin... Du bist antidepressiv? Ja, sag ich, nee, sag, du bist ziemlich nicht depressiv. Antidepressiv bist du? Ja, genau. Bist du dir sicher? Ja. Uwe, sag mal, warum bist du denn so aufgeregt? Ja, das ist... Ja, bist du praktisch zum ersten Mal im Radio? Genau. Und kannst du jetzt nicht erwarten, ein neues Auto zu gewinnen bei mir? Ja, aber ich rede mit dir. Stimmt! Mit Jürgen Kuttner und... Ja. Ja. Na, da muss man nicht aufgeregt sein. Naja. Also zum Beispiel ich rede eigentlich überhaupt gar nicht mit mir. Nee. Nee, aber nicht aus Angst. Du bist eher Persönlichkeit im Radio, also... Persönlichkeit? Bekannt. Ja. Naja, bekannt. Also ich meine, dann sag im Grunde quasi, na, wie ein Bekannter eben. Ja, genau. Jeder, der bekannt ist, ist dann bekannter. Genau. Na, dann behandle mich da als einen Bekannten. Ja, wie soll ich Mensch, denn? Mensch, dann nehmen wir das Mensch Kuttner. Und dann würde ich sagen, Mann Uwe. Und dann sagst du, Mensch Kuttner. Und ich, ja. Mann Uwe doch. Mensch Kuttner, mein Lieber. Mensch was Uwe. Wie jetzt? Na, boah, na, muss ja. Muss wie jetzt? Ja. So. Naja, weit muss. Muss also. Naja, weil wenn ich die Wahl hätte, würde ich jetzt praktisch zu Hause im Bett liegen. Echt? Und mit der Fernbedienung spielen. Ja, aber oder mir im Spiegel falsch. Das Dilemma von Angela Merkel durchlesen oder irgendwie sowas. Ja, echt? Oder mit Anke Engelke trauern oder weiß ich was. Ja. Also weiß ich jetzt auch nicht. Wie fandest du jetzt Anke Engelke persönlich im Fernsehen? Naja, persönlich kenne ich die ja nicht. Im Fernsehen habe ich sie immer nur so ein bisschen gesehen. Ja. Dann war die eine Hälfte ganz okay und die andere irgendwie. Nicht, weil ich dachte, hätte sie mal ihr Ding gemacht, aber hat sie irgendwie nicht so richtig gemacht. Die eine Hälfte, wo sie ihr gemacht hat, da war sie okay und bei dem anderen war sie total verklemmt. Hat mir leid getan für die. Die ist ja eine Jute, glaube ich. Ja, finde ich. Die ist eigentlich ganz lustig, aber ich habe auch ein paar Sendungen von ihr gesehen und dann schnell wieder abgeschaltet, weil es war einfach. Andererseits, die Arschlöcher, die sollen ja einfach ein Jahr Zeit geben und dann kann man sagen, ist gut oder ist scheiße. Ja. Muss man sich da irgendwie rinfummeln? Ja, gut, aber. Oder? Findest du nicht? Fußballtrainern eher sagen, ja. Nee, na, Fußball, na, ist genau dasselbe, die werden ja auch immer alle abgeschossen. Ja. Naja, Engelke oder abgeschossen. Ja, gut, aber die hat ja so viel. Die hat ja Zukunft. Ja, haben die blöden, komischen Fußballtrainer ja seltsamerweise auch immer. Nee, das ist doch wie die bei sind den, ja jetzt weg vom Fenster. Nein, stimmt, das ist doch wie bei den Managern, die wächst. Das ist wie früher im Osten. Wenn du da Scheiße gemacht hast, wurdest du so rumgeschoben. Wie echt? Naja, ganz früher im Osten haben sie die mal an die Wand gestellt. Und dann, als es sich ein bisschen so liberalisiert hat, dann haben, also auf der Chefetage, haben die Scheiße gemacht und dann wurde er Chef von was anderem. Dann konnte er da wieder Scheiße machen. Und wenn er da wieder Scheiße gemacht hat, wurde er wieder Chef woanders. Das ist ja und ist doch aber heute, also, nee, aber ist doch heute genau dasselbe. Irgendein Fußballtrainer und dann wird er woanders Fußballtrainer und dann funktioniert es da nicht, dann wird er wieder woanders Fußballtrainer. Ja, gut, aber er verdient ja gut Geld. Und, was? Ja, natürlich. Und Arschloch-Manager, die setzen eine Firma in Sand und nehmen dann gehen dann zur nächsten Firma. Und dann setzen sie die in Sand und dann wackeln sie wieder weiter. Genau. Insofern sollte man jetzt aus Solidarität mit den Bochumer Kumpels, die da wild streiken, eigentlich Kampflieder spielen. Ja. Oder? Ja. Ja, jetzt habe ich wieder keine Kampflieder dabei. Oh nee. Ist das eine Scheiße? Oh nee. Mensch, Uwe. Für dich. Na, weiß ich nicht. Na, irgendwie... irgendwas mit roter Fahne oder was? Rote Fahne. Oder Kommandanten Che Guevara. Oh. So Biermann-mäßig, Jesus mit der Knarre. Oh. Oder? Was? Naja, ich muss jetzt sagen, ich bin hoch. Was bist du hoch? Ja, ein Linker. Ein Linker? Ja, so wie du, Kutner. Du kamst mir doch gleich mein so Lieber. Link vor, mein Lieber. Ja, da dachte ich, das ist doch eine ganz linke Figur, die da anruft. Ja, gut. Ein ganz linker Typ. Ja. Was heißt denn ja? Ja, was soll ich dazu sagen? Ich bin das link. Stimmt auch. Ja und? Ja. Hilft denn weiter? Und, aber warum sagst du nicht jetzt? Warum betonst du nicht so? Ja, weil ich dachte, dass du das gut findest, wenn ich links bin. Du bist links? Ja. Oh, na das ist ja toll. Ja. Ja. Danke. Na das ist ja supi. Na, verstehen wir uns ja schon mal. Na das ist ja schön. Das ist der Austausch genau. Zwischen der Jugend und den Erwachsenen. Wie alt bist du denn? Wie alt bist du denn, Uwe? Ja, ich bin 18. 18? Ja. Mann, du klingst aber schon so reif. Ja, ich wie machst du denn das? Auch. Ja, naja, bei mir ist ja keine Kunst. Ja gut, wie alt ich bist du bin denn? Ja praktisch auch, na, schon älter als 18 sogar. Ja, das bin ich auch. Aber du sagst es ja nie, wie alt stimmt. Du bist. Naja, aber warum denn? Ja, das wäre mal interessant gewesen. Ach, jetzt habe ich doch ein schönes antikapitalistisches Lied. Es stinkt, der Kapitalismus stinkt, er stinkt. Oder sollen wir das spielen? Wieso denn? Nee. Das finde ich jetzt, Also der Kapitalismus, der stinkt doch natürlich. Nee, also der hat sich ja zu großem Reichtum verholfen. Wem? Ja, der Wem Kommunismus, denn? Das finde ich, das ist dann schon wieder so. Ja, nein, geht ja jetzt nicht um Kommunismus, es geht jetzt um den stinkenden Kapitalismus, um den verfaulenden. Wem hat der zu großem Reichtum verholfen? Mir ja, nicht? Den Reichen, ja, richtig. Ja, genau. Den Reichen hat er zu großem Reichtum. Ja, und dafür wollen wir jetzt alle dankbar sein, oder wie? Nee, aber. Na was? Ja, nee, aber. Ja, wir haben ja. Du bist froh, dass es wenigstens ein paar Reiche. Fernseher kaufen zum Beispiel. Wieso, was hast du denn davon, wenn Ackermann sich dumm und dämlich verdient? Oder Klaus Esser 40 Millionen Abfindung kriegt? Davon kannst du dir einen Fernseher kaufen? Ich mir nicht. Ja, du, aber du bist ja auch. Ich kann mir von dem sein, der hebt dann nicht ab, der Arsch. Ja, gut, aber du bist ja auch schon relativ so. Was bin ich relativ so? Ja, reich. Quatsch, ich hab einen alten Fernseher von meinen Eltern zu Hause. Echt? Ja. Aber ich dachte, ihr verdient so gut beim Radio. Ach, Quatsch. Verdient so gut beim Radio. Funktioniert doch nicht. Nee, musst du aufpassen, dass hier nicht bald polnische Kollegen eingestellt werden, weil die für ein Drittel machen. Echt? Ja, na logisch. Na, soll ich auch Radiomoderator werden? Na, wer doch Radiomoderator? Echt? Naja, wer nicht wird, wird Radiomoderator. Bei Fritz jetzt. Naja, meinetwegen, mir egal, macht es. Kann ich ein Praktikum bei euch machen? Nein. Meinetwegen, macht es. Das ist ja geil. Na, was ist geil? Na, ein Praktikum. Na, ob du können kannst, weiß ich auch nicht. Na, ich hab da damit nichts zu tun. Na, doch. Na, was willst du denn hier bei mir praktizieren? Na, ich seh dich doch bei Fritz. Na, und wenn du mich siehst, na, und was ist denn, ist doch nicht besser. Na, doch, sei froh, dass du mich nicht siehst. Vorbild. Ach, Vorbild. Vorbild, eher so eine Art Nachbild, so ein Schattenbild, was dann auf der Netzhaut sich einbrennt, wenn man so lange hingekickt hat. Ja, auch. Ja, auch. Ja. Mensch, Uwe. Ja. Mann, doch. Mann, Uwe, du. Mein Freund. Mensch, du Uwe, nicht Freund, gefragt, Bekannter. Wo ich herkomme. Na, wo kommst du denn her? Na, ich komme aus Kunewitz. Aus wo? Aus Kunewitz. Na, jetzt hau mal nicht so auf die Kacke. Ja, das ist in der Nähe Glaub ich nicht, Darmstorf. Dass du... Von wo? Darmstorf. Wo ist denn... Du hast da überhaupt keine... Ich hab überhaupt keine Kennung. Ich kann ja aber auch, also das kennst du bestimmt hier in der Nähe von Belzig. Ja! Ja, Belziger Spargel, was? Belzig! Ja. Belitzer Spargel, jetzt hör doch mal auf! Ja, sag mal, gut. Du hast ja aber überhaupt ja keine Flora-Kennung. Ja. Keine Gemüsekennung. Dafür kenne ich mich mit Geografie besser aus wie du. Wieso? Na, weil du nicht weißt, wo Kunewitz ist. Ja, und du weißt nicht, wo Spargel ist. Ja, na und? Na, was heißt na und? Hat der gerade eben selbst gesagt, das hat was zu tun. Na, woher soll ich denn Kunewitz kennen? Ja, ich find's aber toll, dass du aus Kunewitz kommst. Ist auch in die Nähe von Lüssow. Nein. Ja, doch. Von wo? Von Lüssow? Ja, von Lüssow. Nein. Und Mörz ist da auch in der Gegend. Nein. Doch, da kommst du. Na, das ist ja erste Sahne. Ja, ich mein. Na. Du kennst es nicht. Nee. Jetzt sag doch mal, wie heißt es? Kunewitz. Ja. Und in der Nähe von wo ist das alles? Von Belzig. Ja, und nein, da Belzig, nicht die anderen Dinger fand Lüssow. Ich so super. Und Darmstorf. Darmstorf. Und Mörz. Oh, und Mörz. Und ist ja ist ja spitze. Ja, doch. Ach, da hast du einen geografischen Gegendreichtum. Ja, ja. Bei mir ist scheiße. Ich komme praktisch aus Berlin. Und jetzt, wenn ich da, wo ich bin, wenn ich da jetzt 5 Kilometer geradeaus laufe, immer nur Berlin. Jeden nach links. Immer noch Berlin. Nach rechts. Immer Berlin. Da ist Natur. 200 oder? Meter in Dahnedorf. Ja, Darmstorf. Darmstorf. Meine Herren. Und überall hängt der die reifen Spargelfrüchte an den Bäumen, oder? Jetzt veräpfel ich dich doch nicht. Weswegen denn? Ja, doch, da machst du. Nein, mach ich nicht. Doch. Nein, mach ich nicht. Nein, mach ich nicht. Kommt dir vielleicht so vor, aber das stimmt nicht. Vertrau mir. Na, sag mal, bin ich ein Veräpfler oder was? Ja, schon. Nein, überhaupt nicht. Nee. Wie kommst du denn da drauf? Ich bin ja auch nicht 16. Nein, bist du ja auch nicht. Nee. Du bist ja schon 18 oder 19. Genau, nee, ja. 18. Naja, siehste. Na bitte. Na, wenn du 18 bist, dann bist du auch 18 oder 19. Ja, aber doch. Nicht 19. Nee, 19 nicht, aber 18 oder 19 bist du dann sehr gut. Wenn Fritz im Raum Angermünde, scheiße. Dann 100,1. Ja. Das wollte ich gar nicht. Mann, doch! Mann, machst du die Sendung kaputt? Das gibt ja wieder Ärger hier. Oh, Ja, wenn du damit anfängst hier, mich. Warte, hier, nein, das ist ja nicht deine Schuld. Wen? Wen denn? Mach ich doch. Spargel. Ist doch Blödsinn, mach ich doch ja nicht. Ach so. Na, wenn du mich jetzt hier aber als Geografietrottel hinstellen willst, der ja zwei. Doch, bin ich. Geografietrottel bin ich schon. Ja, aber dann finde ich, also gleich in der Rede, wo du versuchst, mich zu vertrotteln, dass du dann den Belitzer Spargel nicht vom Belzer unterscheiden kannst. Na, darauf hinzuweisen, steht mir dann doch zu, oder? Ja, da hab ich ja, da hast du mal, sozusagen. Hast du dich versprochen, hast du Scheiße gebaut. Ja, gut. Ja, muss man so sagen, oder? Ja, meine Herren. Ja. Hast ja recht. Ja. Ja, ich weiß. Ja, ich auch. Ja. Ja, jetzt wird man nicht so penetrant. Nein, bin ich doch ja nicht. Du bist wohl. Nein, bin ich überhaupt nicht. Nee? Ach Quatsch, ich bin penetrant. Naja, aber das kam jetzt gerade eben so rüber. Wie? Ja, mit dem Ja. Ach so, nee. Doch schon. Nein. Bist du schon, da musst du mal fragen hier. Ja? Ja. Nein. Na, müssen wir mal sehen. Wie denn? Was denn sehen? Reagieren, wenn du jetzt ach so penetrant rüberkommst. Ob da noch jemand anruft. Ja, die rufen hier schon noch an, aber die wollen alle wahrscheinlich dich sprechen. Die ganzen Mädels sind total verknallert in mich. Meinst du jetzt ernst? Ja, meine ich ernst. Echt? Natürlich, Mann. Finde ich geil. Weil du so als ein derart der Spitzen-Uwe hier rüberkommst. Ja, dann rufe ich noch öfter an. Naja, aber Uwe. Ja. Uwe. Ja. Ja, Mensch, Uwe. Ich Mann, Uwe ich doch. Ja. Mann, Uwe. Dann, die gucken, wie heißt das Witz? Sag mal, willst du... Wie heißt der Witz, wo du... Kudewitz. Ja. Spitze. 1A, Kudewitz. Ja. Muss ich mir mal aufschreiben. Wie groß ist denn das auf der Landkarte? Wie groß ist denn das auf der Landkarte? Sieht man das ohne Lesebrille? Ja, ich weiß ja nicht. Wie viele Dioptrien hast du denn? ja was? Nicht. Meine Arme sind zu kurz. Ach so, du bist was ja relativ klein, wa? Guck mal. Was soll denn, sag mal? Wollen wir jetzt über Körperliche reden? Nee. Aber du meintest ja selbst letztens erst, dass du... Hey, glühe doch aber hoch! Ja, ist ja auch nicht schlimm. Ach nein, das ist aber auch ein Trost. Bin auch nicht groß. Ja, schön. Ja, dafür kennst du dich mit Belitzer Spargel aus. Das stimmt. Ja. Ja. Flora, wa? Was bauen sie, ja. Das was ist nicht bauen, schlecht. Was bauen sie denn da bei euch an, in Kudewitz? In Kudewitz, also, wir sind schon recht fortschrittlich. Was heißt denn recht fortschrittlich? Naja, nicht nur Landwirtschaft. Ach so. Was anderes. Was anderes, was noch anderes? Ja, wir haben da zum Beispiel, LKWs, ganz viele, so LKWs, weißt du, mein Vater, der hat ein LKW-Unternehmen. Oh! Jetzt. Ja, ein ganz großes. Ach so, darum bist du so für den Kapitalismus, aber gleichzeitig links. Gut, ich bin schon eher von der reichen Fraktion, Kuttner. Aber jetzt nicht so reich. Was heißt nicht so reich? Ja, jetzt nicht neureich oder so. Neureich. Na, wir haben es so erarbeitet. Na, wer denn? Du doch nicht. Na, ich nicht. Aber naja, es siehste. Kommt auch noch. Was heißt, es kommt noch? Ja, es kommt noch. Ich meine, ich mach jetzt hier Abschluss. Was denn für ein Abschluss? Na, erweiterter. Was, wofür denn erweiterter? Ja, weil erweiterter Realschulabschluss. Mann, wollen wir deinen Vater nicht enteignen? Und sagen, die Autos, die mein Vater, guck mal. Na Mann, und dann sagen wir mal, die LKWs, natürlich, und dann sagen wir, die LKWs sind Volkseigentum. Nee, das ist keine auch Macht gar nicht für so niemand. Naja, und? Naja muss er nicht die ganze Zeit, wie viel sind denn das da? Ja, du machst doch Unrecht. Na, wie viel sind... Na, einen soll er behalten und einen will ich. Ja, gut, das sind aber... Das und einen kriegst Stück, du auch, drei und drei? Na ja, dann hat jeder einen. Ist ja, doch schön. Was mit dem anderen? Warte, mit dem anderen? Ja, sind doch drei. Na, einen soll dein Vater behalten. Ja, und den anderen? Sind doch keine... Na, den kriegst du. Icke. Ja. Ja, super. Ja, aber dann musst du aber die Steuern bezahlen, Baby. Steuer? Hier, na, Steuer und Versicherung und Haftpflicht und die ganze Scheiße. Boah. Oh, nee. Das Leben als Kapitalist ist auch nicht so einfach, nee, wa? Nee, hast du auch recht. Vielleicht doch lieber Kommunismus, wa? Genau. Ja. Wo keiner irgendwie verantwortlich ist, wo jeder seins macht. Jeder hat dasselbe. Ja, ist doch spitze. Ja, ist doch spitze. Ja. Ja, na, ich verstehe ja nicht, was du dagegen hast. Ja, am Anfang Warum du jetzt hier so ein bisschen Antikommunismus raushängen lassen musst. Ja, ich hab halt gesagt, das kommt bei dir ganz gut an. Antikommunismus kommt da bei mir nicht gut an. Nee? Nee. Ich dachte, weil du so reich bist. Ja. Ja, da hast du dich in die Irre führen lassen. Ja, okay. Also kick dir deinen Vater an. Ich hab keinen LKW. Ja gut, aber du hast nicht ja, mal einen. Hast ein Auto. Ja, ein Auto. Hast aber du? Praktisch so ein kleines, das passt hinten. Da muss ich immer aufpassen, dass dein Vater nicht nachts Bomben am LKW vorbeikommt, schwupp, mein Auto auflegt und weg ist er. Boah, nee. Natürlich. Ja, echt? Ja, da muss man aufpassen. Hast du auch ein Haus? Du kennst ja deinen Vater. Eine Wohnung. Ja, nee, aber der überfährt dich doch nicht. Nein, nicht überfahren, dass er mir mein Auto wegklaut. Davor halt ein bisschen Schiss. Willst du jetzt hier so darstellen, als wären wir eine diebische Familie? Nein! Ach so. Nee, will ich nicht. Ja gut, dann ist ja okay. Ja? Ja. Gut, na, dann bin ich ja unberuhigt. Ja, ich dachte schon jetzt hier, wie so ein persönlicher Angriff wie mit dem Wedelzer Spargel. Das war kein Angriff, das war nur eine mäßige Korrektur. Okay, ja, das haben wir ja jetzt auch geklärt. Wollen wir jetzt hier nicht festfahren? Genau. Was? Festfahren. Man merkt, du kommst aus so einer Treckerfahrerfamilie praktisch. Ja, die Branche färbt ab aufs Sprachliche, oder? Wie jetzt? Naja, dass man immer festfahren sagt, wenn man eigentlich vielleicht ganz anderes meint. Ja, was würdest du denn anders sagen als festfahren? Ist naja, wenn ich festfahren gewesen? Meine, würde ich festfahren sagen. Aber würde ich ja kaum meinen, festfahren. Ja, aber, naja. Ja. Ja, okay, jetzt ist, da stehen Parallelen. So, Sweet ja. Uwe. Guck Sweet mal. Little 18. Ja. Wir müssen jetzt mal, ich muss mal jetzt hier wieder Musik ein bisschen krachen lassen. Was denn jetzt? Kampfsongs. Achso, du wolltest ein Kampflied jetzt hören, oder was? Ja, zuerst nicht, aber jetzt... Jetzt doch. Ah, scheiße, jetzt muss ich die wieder raussuchen. Wo hab ich denn das jetzt? Jetzt hat ich das schon wieder verbummelt. Ja, hab ich schon wieder weggepackt, dachte, Mann, bitte, der hat irgendwie überhaupt kein Interesse an Kampfliedern. Ja, gut. Denn dann eben nicht, muss ja praktisch nicht sein. Ja doch, hat es jetzt rein. Doch, ja? Ja. Ja, warte mal, jetzt muss ich erstmal hier kicken. Wo ist denn, wo hab ich jetzt hier meine Kampflieder gelassen? Scheiße. Im Grunde habe ich ja aber... Kannst du was anderes spielen? Nein, ey, ich habe jetzt hier noch so was... Bist du so was kirchlich? Nee, das ist ja, nee, das ist ja jetzt bringt... Also das ist ja genau das Gegenteil praktisch von einem Kampflied. Genau. Das ist ja ein verständnisvolles Dings, Verständnis-Dings-Lied. Na, das muss auch nicht sein bei der Kirche. Bei der Kirche nicht? Nee. Nee. Stimmt, die fundamentalistische Fraktion, die haut eher in die Fresse, meinst du, wa? Genau, das genau. Sind die... Ja. Die machen da Politik... Genau. Ja. Erst kommt der Sonnenkäferpapa, dann kommt das. Okay, ein Sonnenkäfer. Kein Kampflied. Naja, nicht, das ist kein Kampflied. Nee, ich weiß. Aber ja. Das ist kein christliches Lied. Nee, das ist auch kein christliches Lied. Das war jetzt bloß ein Kinderlied. So, mal bereit, dann jetzt hier mein scheiß Kampflied gelassen. Warte ab nochmal. Ach, hier. Ah. Es stinkt, der Kapitalismus stinkt. Aber du wolltest es doch nicht hören. Ja, jetzt, wo wir uns so einigt haben, dass der Kommunismus vielleicht doch der. Right ways. Ja? Ja? Ja? Ja? Ja? Ja? Ja? Mach das drin jetzt! Nee, dann mach ich das drin. Aber pass auf, dass dein Vati da nicht ins Kinderzimmer kommt. Nee, sonst kriegst du aber leise. Ein paar richtig hinter die Ohren gewischt. Alles klar. Okay. Ja. Tschüss, Uwe. Tschüss. Grüße an den alten Treckerfahrer, wa? Mach ich, ja. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Dir auch. Danke. Tschüss. Sagt der Unternehmer zum Betriebsratsvorsitzenden Meier. Mein lieber Meier, Sie vertreten da in letzter Zeit laufend die Interessen der Arbeiter. Ich denke, Sie sind in der Gewerkschaft. Es stinkt, der Kapitalismus stinkt, er stinkt. Der Kapitalismus stinkt, es stinkt. Der Kapitalismus stinkt und alle riechen es. Und alle halten sich die Nase zu, statt die Augen aufzumachen und zu sehen, woher der Gestank kommt. Und die Industrie beschließt den Sozialakt, dass ab Freitag bei jedem Arbeiter die Lohntüte nach Kölnisch Wasser riecht, damit es nicht mehr so stinkt. Es stinkt, der Kapitalismus stinkt, er stinkt. der Kapitalismus stinkt, es stinkt. Der Kapitalismus stinkt und alle riechen es. Und alle halten sich die Nase zu, statt die Augen aufzumachen und zu sehen, woher der Gestank kommt. Und die SPD beschließt ein Gesetz, dass ab 1. an jeder Bundesbürger als Sozialleistung eine Nasenklammer kriegt, damit es nicht mehr so stinkt. Es stinkt, der Kapitalismus stinkt, der stinkt. Der Kapitalismus stinkt, es stinkt. Der Kapitalismus stinkt und alle riechen es und alle halten sich die Nase zu, statt die Augen aufzumachen und zu sehen, woher der Gestank kommt. Wenn Fritz im Raum Angermünde, dann 100,1. Fritz Info. Um 22.33 Uhr, 34 das Wetter, nachts wolkig, bei 4 bis 1 Grad, morgens meist heiter, um 16 Grad. Und jetzt die Dings da mit Gerald Kötter-Heinrich. In Bochum haben die Opel-Beschäftigten ihre Entscheidung über eine Rückkehr zur Arbeit auf morgen verschoben. Am Vormittag soll auf einer Belegschaftsversammlung über das weitere Vorgehen beraten werden. Der Sachverständigenrat für Zuwanderung hat der Bundesregierung empfohlen, im kommenden Jahr 25.000 Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben. Benötigt würden qualifizierte Pflegekräfte, Maschinenbauingenieure sowie Bank- und Versicherungskaufleute. In diesen Branchen fehle es an geeignetem Personal, sagte die Ratsvorsitzende Süßmuth. Mit zahlreichen Computerpannen hat im US-Bundesstaat Florida die Präsidentschaftswahl begonnen. In drei bevölkerungsreichen Bezirken brach die Datenverbindung zwischen Wahlbüros und Wahlzentrale zusammen. Probleme gab es auch mit dem System zur Identifizierung der Wahlberechtigten. Die Bürger wollten von der Möglichkeit der vorzeitigen Stimmabgabe Gebrauch machen. Im Brandenburger Landtag soll noch vor Weihnachten ein neues Schulgesetz verabschiedet werden. Um das Verfahren zu verkürzen, wollen die parlamentarischen Geschäftsführer der Regierungskoalition den Gesetzentwurf in der nächsten Landtagssitzung einbringen. Zum Sport: in der Fußball Champions League steht es zwischen Juventus Turin und Bayern München kurz vor Schluss 1:0 für Juve. Bei Leverkusen gegen den AS Rom steht es ebenfalls kurz vor Schluss 2:1 für Leverkusen. Und die deutsche Handballnationalmannschaft der Männer hat ein Freundschaftsspiel gegen Schweden mit 31:32 verloren. Es war gleichzeitig das Abschiedsspiel für Stefan Kretschmar, Christian Schwarzer, Volker Zerbe und Klaus-Dieter Pedersen und Marc Dragunski auch noch, Mensch. Der Verkehr auf Fritz, zurzeit keine aktuellen Meldungen. Gute Fahrt für euch. Es kommt der Tag, an dem du gern zur Schule gehst. Denn an diesem Tag rockt Fritz deine Schule. Und du bist schuld. Denn du hast die dreistmusikalische Fritz-Party für deine Schule gewonnen. Inklusive Fritz-DJ, Sound, Licht, Partyalarm und jede Menge dreiste Musik. Und wie hast du das gemacht? Du hast das dreistmusikalische Fritz-Worträtsel auf fritz.de gefunden, ausgefüllt und an Fritz geschickt. Hast du noch gar nicht? Dann wird's aber Zeit. Gewinn die dreistmusikalische Fritz-Party für deine Schule über fritz.de. Die Ziehung der Gewinner erfolgt immer samstags im Caroma-Club. 14 Uhr und im Radio. Fritz! Gut, ich höre gerade, wir geben wieder ab. Das soll es erstmal von hier gewesen sein. Ich gebe zurück. Ich höre aus der Regie, dass wir abgeben müssen. Ich bedanke mich für das Gespräch und gebe ab. Ich gebe zurück an die Regie. Gut, ich bedanke mich zunächst bei den drei Herren für die Aussagen und gebe zurück an den nächsten Übertragungsort. Bitte sehr. Ich bedanke mich und gebe wieder ab an die Regie. Ich übergebe dann an den nächsten Übertragungsort. Ist gut, danke schön, wir müssen abgeben. muss mich leider jetzt bei Ihnen entschuldigen, wir müssen abbrechen. Wir müssen jetzt ganz schnell abgeben, herzlichen Dank für das Gespräch. Wir geben zurück dann an die nächste Schaltungsstation. Wir haben noch ein wenig Zeit, im Kopf wäre euch noch keine Kommandos. Meine Damen und Herren, wir unterbrechen an dieser Stelle, ich bitte um Entschuldigung, wir geben ab. Noch eine letzte Frage. Ja, jetzt, wir haben gerade ein Signal bekommen, ich sage gerade, schade, wir müssen abgeben. Ja, wir geben ab. Okay. So, und damit geben wir ab. Ich gebe zurück an die Regie. Ich bedanke mich und gebe ab. Danke Ihnen für dieses ganz kurze Gespräch und gebe jetzt wieder ab. Sie können jetzt nicht mehr antworten, dazu haben wir keine Zeit. Wir sind jetzt raus. Ja, wir gehen nämlich an den nächsten Übertragungsort. Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch, das war's erstmal. Also, ich höre das selbst, liebe Zuschauer hier im Saal, die Stimmung ist riesig. Wir melden uns am Abend noch einige Male wieder. Ich gebe ab. Doch ich freu mich schon auf den Tag, an dem ich dich wieder seh. Lass uns darüber nicht mehr reden, du, ich seh nur noch dich. Lass uns irgendwas unternehmen, du, ich habe einen Tipp. Nimm mich im Arm. Mich nur, du, das gehört dazu. Lass uns glücklich sein, heute mal glücklich sein, nur ich und du. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ich nehme mich im Arm. Der legendäre Sven Barnes. So. Das war jetzt quasi der Antidepressionssong. Ich habe aber auch noch einen spitzenspeziellen Hendrix heute dabei. Der ist zwar nur Mono, aber super angesagt. Supi angesagt. So, Kinder. Scheiße. So. Naja. Hallo, Kuttner, hier ist Markus. Hallo Markus. Das ist ja jetzt hier richtig wie bei der Armee funktioniert in der. Ja. Dass Leute sofort Haltung annehmen, Achtung und sagen, wer sie sind. Das ist schön. Ich muss hier erstmal wieder ein bisschen Ordnung im Studio herstellen. Boah, du machst dir keine Vorstellung davon, wie das dann hier mal hinterlassen wird. Ich glaube ja nicht nur, dass das der Kollege Langenfeld ist, sondern da trägt auch der andere oder eine oder andere. Er trägt da sein Schärflein, sein Schäflein. Blöde Sprichwort, Verballhornung, sein Schäflein dazu ins Trockene bei. So. So. So, Freundchen. So, du hast jetzt hier angerufen. Na, das ist ja mal schön. Ja. Na, das ist ja mal ein Dufte, Markus. Ja. Na, darauf hat er schon den ganzen Tag gewartet. Ja. Dass wir hier die Markus anrufen. Du bist doch hier der von den Jesuskinds, oder? Ja. Wer? Hat dir neulich nicht so gefallen, mein Liedchen. Wie bitte? Nee, nicht so. Ja, merke ich schon. Warum denn nicht? Sag mal, bist du so narrow-minded, hast du so einen Tunnelblick, so engstirnig, dass du praktisch wertvolle musikalische Hinweise meinerseits nicht zu schätzen weißt? Doch. Aber? Sehr sogar. Aber? Sehr sogar. Aber? Nicht aber. Natürlich aber. Aber gefallen hat's dir nicht? Doch. Na, vor eben noch nicht. Bin bloß nicht sehr kritikfähig. Nein, du bist nur kritikfähig. Du bist nicht kritikfähig. Das ist ein Problem. Was piept denn dein Handy schon wieder? Ruft jemand an? Nee. Irgendwie die kleine Motte eine SMS gekriegt? Nee. Sondern? Ach, lachen wir uns schon wieder über uns selber dämlich? Nee. Sondern? Über mich etwa? Mein lieber Freund. Ich weiß ja, dass mein Arm relativ kurz ist und mir gewissermaßen praktisch nicht ermöglicht, dir jetzt eine Ohrfeige zu geben. Aber fühle ich, natürlich, fühle ich ein bisschen geohrfeigt. Was heißt ein Ohrfeige eigentlich auf Englisch? Ja, weißt du auch nicht. Irgendwas mit ihr, wa? Und was heißt Feige? Was heißt ein Feige auf Englisch? Als Substantiv oder als Adjektiv? Auch gleich nochmal total schwierig. Feige. Feige. Keine Ahnung. Na, was heißt er denn nun? Weiß ich nicht. Na Mensch, sag mal, was weißt du überhaupt? Deinen Namen weißt du ja. Aber damit ist ja auch noch nicht so viele geholfen. Was heißt er denn, Feige? Sick nicht. Jetzt kick doch mal nach. Du hast doch Englisch in der Schule. Oder nicht? Ja. Aber? Ja. Hä? Na, warten. Wie bitte? Ekos bin ich. Bin ich in Englisch. Was sagst du? Ich bin in Englisch Ekos. Feige. Fink heißt es. Ihr Fink. Ihr Fink heißt Ohrfeige. Feige. Ich guck gerade nach. Ihr Fink. Ihr Fink. Ja, mit IG. Jetzt werde ich gleich wieder, jetzt fange ich an so obszön praktisch. Und was heißt Feige als Adjektiv? Ihr Fink heißt Ohrfeige. Ihr Fink. Kann man hier jemand mal anrufen, der weiß, was Ohrfeige heißt? Wenn Sie glauben, die Stimme... Nee, ich finde den anderen jetzt doch in der letzten Zeit, finde ich den hier eigentlich immer besser. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 031 für Potsdam. 031 für Potsdam. 70 97 110. Wer jetzt mal sagen kann, was hier Feige heißt auf Englisch. Hallo, was heißt ein Feige auf Englisch? Hi. Was heißt ein Feige auf... Ja. Hallo? Was bist du, was Feige auf... Sag mal, bist du das, Markus? Jetzt ist der auch verrückt geworden. Hallo? Micha ist hier. Micha! Was heißt jetzt Feige auf Englisch? Na, ihr Fick, hast du doch gerade gesagt. Na, das heißt Ohrfeige. Aber was jetzt Feige, als... Fick. Ja, nee, aber als Adjektiv. Feige, praktisch Feige, sagt feige man nicht. Feige zu sein. Ja, Feige. Heißt dann, Fig. Feige. Soll ich mal schnell nachgucken? Ja. Ja, pass auf. Pass auf, ist gut. Hast du eigentlich ein Thema heute? Ja, weiß ich auch nicht, entweder irgendwas solider. Na ja, nun lach mal. Nee, ich denke mal, man muss ja auch aktuell, also einerseits hat mich die letzte Sendung gewurmt, weil wir irgendwie nicht auf den Punkt gekommen sind, was so in ist. Ich hab überhaupt nichts zusammen. Andererseits denke ich auch ein bisschen antikapitalistische Solidaritätssendung mit den Autobauern in Opel. Jeder Popel fährt einen Opel. Fernsehverzicht total in Bochum. Wie bitte? Ich hab dir doch letzte Woche erzählt, dass Fernsehverzicht total in ist. Dass du Fernsehen verzichtest? Ja, habe ich dir letzte Woche erzählt. Ach, kick an, stimmt. Was heißt denn du Feige? Ja, ich bin am Suchen. Und was heißt Pfeile? Warte, ich guck. Und was heißt Pfeil bieten? Pfeil bieten? Ja. Oder feilschen. Du kommst mir mit einem Zeige. Ja, oder ja. Was ist eine Feinbäckerei? Feinbäckerei auf Englisch? Feige sein, warte mal. Feige sein. To be. Such a coward. Coward? Sei doch nicht feige. Cowardly. Cowardly heißt feige. Cowardly heißt feige? Cowardly. Also mit, so. Mit W. Mit W. Ja. Ohrcoward? Ja, passt es doch. Ja, stimmt. Oder Ohrkauer. Ihrkauert heißt dann auch Ohrfeige. Ja, aber das hat doch nichts mit Feige zu tun, stimmt. Oder? Das geht doch da um die... Ihrfeige. Genau, Ihrfeige heißt Ohrfeige. Sag mal, was heißt denn Ohrfeige auf Englisch? Du musst doch da auch ein Wort geben für... Ich komm nicht. Sag mal, der Engländer, der hat's aber auch irgendwie... Ist schon komisch, oder? Ja, die sind ja... Also die Inselaffen, ne? Hab ich Inselaffen gesagt? Nee. Ohrfeige. A slap in the face heißt it. Aber slap in the face. Slap in aber es ist eben bloß ein Schlag ins Gesicht. Ist ja, ja keine Ohrfeige. Das ist ja keine Übersetzung. Oder Maulaffen. Was heißt ein Maulaffen auf Englisch zum Beispiel? Der Engländer ist so reduziert in seinem sprachlichen Ausdrucksvermögen. Ja, und dann ist aber, ja, und dann sind alle gegen die Deutschquote. Dabei ich warte seit 40 Jahren darauf, dass mal jetzt irgendwie so ein Elvis und Pelvis kommt und schöne Lieder über Maulaffenfeilheiten, Ohrfeigen anbieten und so macht. Können die ja nicht. Nee, slap in the face. Boah. Ohrfeige, Baby. Maulaffenfeilheiten. Richtig, aufs Maul hauen? Was heißt aufs Maul hauen auf Englisch? Was heißt das? Nee, ich weiß es nicht. Weiß ich auch nicht. Nee, die haben dafür nichts. Die haben dafür nichts, oder? Die sind nicht so wortgewandt wie wir. Nee, die schicken immer gleich die 101. Luftlandedivision und bombardieren Ziele in Fallujah. Ganz genau. Mein lieber Scholli. Mehr können die Jungs ja nicht. Und sagen zum George W., wir sind dabei. Nimm mich im Arm. Ha, ha, ha, ha. So, wie heißt du denn überhaupt? Michael immer noch? Wie oft denn noch? Sag mal, du hast ja auch eine Namensausdauer. Nee, letzte Woche hast du mich ja dann irgendwann mal als Markus bezichtigt. Bezeichnet. Nicht bezichtigt. Bezeichnet. Bezeichnet. Bezeichnenderweise. Jawohl. Genau. Warum rufst du schon an? Nur weil du keinen Fernseher hast, sag mal? Ja, natürlich. Na, das ist ja spitze. Da nee, hat man jetzt ja hier massenhaft... Ich hab ja einen, ich schalte ihn nur nicht an. Da hat man jetzt hier massenhaft nur mit Losern zu tun, die zu doof sind, Fernsehen zu kicken. Darum hören sie Radio. Sag mal, ob man mit seinem Handy eigentlich einen Fernseher bedienen kann, so fernbedienungsmäßig? Nee, wa? Nee, ich glaube nicht. Wobei, mein Telefon hat ja Infrarot. Ja, aber das ist nicht kompatibel. Ja, warum denn nicht? Sag mal, überall. Wäre vielleicht mal so. Ich könnte mich wieder aufregen. Also das können die 18-Jährigen vielleicht gebrauchen. So eine Fernbedienung am Handy, dann brauchen die das Ding gar nicht mehr sagen. Wie alt bist denn du? Ah, oh, 10 Jahre älter. Als 18? Ja, ich glaube schon. Also genau wie ist das irgendwie auch nicht, oder? Ja, also da hört man irgendwann auf zu zählen. Oh, so ein Pisa-Student, echt? Ja. Da will man nicht mehr 30 werden? Nee, ich glaube nicht. Wieso denn nicht? Naja, 30 ist Alter. Willst du mit 29 sterben oder was? Ja, mit 30 ist ein Alter, da muss man schon irgendwie, also hätte man zumindest schon einiges so und nee. Vorsicht. Ach komm. Ich sag jetzt nur so, war Vorsicht, sag ich nur. Ja, ich zügel mich. Ja. Sag mal, meinst du, wir brauchen ein Thema heute? Ich weiß nicht. Wär's vielleicht, nee, auch. Ah, wobei, ich würde ja mal richtig so eine Sendung, Slap in the Face, Of the Piggy System. Ein Schlag ins Gesicht des Schweinesystems. Ich hab's schon verstanden, ja. Hast du verstanden? Nee, Anja. Hast du nicht verstanden? Hast du doch verstanden? Natürlich. Was, ja, echt? Ja, ja, doch schon. Also so weit bin ich da. Ob man Piggy System sagen kann? Ich glaube, das ist so eingedeutschtes Wort, was das Ganze... Na, das ist eben Pidgin-Englisch. Ja, genau. Was der Amerikaner praktisch auch spricht. Die können auch nichts anderes. Der spricht ja auch, die sprechen ja auch nicht irgendwie hier so quasi Greenwich Pronunciation oder was das ist. Oder naja, ach, ist jetzt Greenwich ist ja die Zeitkurve. Nee, das wäre ja auch so ein Bildungsfaktor und das ist ja bei denen, da steht ja hinten an. Ah Mann, jetzt gleitet mir die Sendung aber auch wieder total ins Antikapitalistische ab. Warte mal, ich weiß, jetzt hab ich völlig vergessen, was ich da unten für eine Musik eingelegt habe. Ah, Gang of Four, ah ja super. Hast du nicht so Skeptiker oder so schöne Sachen? Skeptiker? Nee, hab ich jetzt nicht hier. Nee, halt nicht hier. Wo wir bei Antikapitalismus sind. Naja, Gang of Four ist auch irgendwie so neomarxistisch. Aber von vor 20 Jahren. Was? Können die schon, ja. Klar können die das. Ja, logisch. Die besingen irgendwie so, sagen wir, die Probleme der Freizeitgesellschaft. Okay. Das sind ja unsere Probleme, oder? Du hast doch im Grunde auch mehr Zeit, als du brauchst. Trotzdem ich? Natürlich das Gefühl, dass du hast keine Zeit. Nee, ich habe viel zu wenig Zeit. Also. Nee, aber letztendlich hast du natürlich mehr Zeit, als du brauchst. Ist ja jetzt nicht so, dass du von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang schwer auf dem Felde ackerst. Um dich mit dem Nötigsten zu versorgen und abends dann schön in den Tretdynamo betätigst, um noch ein bisschen Radio Strom für Radio hören zu haben. Ja, so ähnlich sieht das aber aus bei mir gerade. Wieso denn? Doch schon. Na, wieso? Wann bist du heute aufgestanden? Na, heute ist schlechter Tag. A slap in the face of the Moderator. Ja, heute ist ein schlechtes Beispiel. Ja, siehst du? Und morgen? Nee, wann stehst du morgen auf? War das heute schon. Ach ja, nicht. Um 8 haben draußen die Bauarbeiter angefangen. Ja, ich weiß. Oder? Und da hast du... Von dem wach geworden. Und da hast du dann wieder auf die arbeitende Bevölkerung geflucht. Die kloppen gerade die Schweizer Straße auf in Berlin. Na, sag doch. Die haben mich heute früh aus dem Bett geholt. Na, nicht geholt, aber die haben den Versuch unternommen. Ja, die haben es geschafft. Ja, und du hast aber schön im Bett gelegen, oder? Ja, klar. Ja. Wie lange denn? Ich bin dann aufgestanden, bin dann zur Uni gegangen und dann... Was hast du denn in der Uni schon wieder gemacht? Ja, das verbringt man so tagsüber. Ach, du studierst ja da irgendwie Politikwissenschaft oder so? Nee, Architektur war das. Ach, Architektur? Genau. Braucht kein Mensch, Leute, genau. Um dann öffentliche Toilettenhäuschen zu bauen. Hat eh zu viele. Oder blöde Wolkenkratzer. Genau, blöde Wolkenkratzer, kapitalistische Monumente. Genau, kick dir mal lieber da Potsdamer Platz an, wie man die Scheiße da wieder wegkriegt und mal was Ordentliches hinbaut. Ich denke drüber nach, Sony ist ja schon am Ausziehen, dann machen wir das Ding mal wieder flach. Das ist toll, wa? Dass die dann irgendwie ihr Gebäude nach sich benennen und sich dann aber auch gleich wieder verpissen. Dann machen sie aus dem Staub, richtig? Ja. Mein lieber Scholli. Warst du da schon mal in der Debes-Dingster-Zentrale? In der was? Na, da wieder Mercedes-Dings, Debes, Ich bin noch nicht so lange hier in Berlin, wie gesagt. Ach so, ja. Schöner Selbstmordbrücke. Wenn man da hochfährt und runterspringt, ist man tot. Ja, das passiert. Ja, machen wir viel zu wenig und wenn, dann die Falschen. Oder? Genau, ja. Ja. Sowas unterschreibe ich blind. Was sagst du? Sowas unterschreibe ich blind. Genau. Was, so eine Bemerkung von mir? Ja, nee, dass das immer die Falschen sind. Ach so, na logisch, sind immer die Falschen. Mensch, Micha, mein Micha, du hast den Farbfilm vergessen. Mein Micha, Genau. Ich muss hier bloß machen. Wie schön es hier war. Wie bitte? Nur weiß keiner mehr, wie schön es hier war. Genau. Ach, wurdest du mit dem Song auch gequält? Na, man hat ihn hier und da schon mal so aufgekriegt. Ja? Nee, so. Ich kenne das aber selber aus meiner frühen, ganz frühen kindlichen Jugend. Da hat man das mal irgendwo im Radio schmettern hören, ja. Ah, ja. Von wo kommst du denn eigentlich, dass du jetzt hier in Berlin Architektur studierst? Aus Rostock. Ach so. Also von Rostock über Köln hatte ich dir letztens. Ah ja, richtig. Genau. Der war das. Genau. So, ja. Ja, und das ist nett. Ja, mein lieber Freund. Ja, gut, na, kein Thema heute. Nee, ich weiß immer noch nicht. Doch, frag doch mal, was gescheit ist. Na, was soll ich denn fragen? Fragen. Fragen ist die eigentliche Kunst. Genau. Da kann ich mich ja nicht jede Woche verschwenden. An tolle Fragen. Und dann klaut mir die jemand und schwupp sehe ich die dann in der Woche irgendwo im Fernsehen, meine schöne Frage. Da musst du aufpassen. Worüber sonst so auf? Worüber ich mich sonst so aufrehe? Nee, wofür du dich sonst aufhebst oder deine Fragen? Wenn du das nicht im Radio hier jeden Dienstag verschwenden magst. Für zu Hause. Boah, da habe ich echt total schöne Fragen, einen ganzen Schrank voller schicker Fragen. Ja, echt irgendwie. Der wird dann so wöchentlich abgearbeitet. Quillt alle über von tollen Fragen. Mhm. Da muss und wer beantwortet die denn? Wenn ich wollte, kann ich die beantworten, will ich aber nicht. Weil zu Hause so sinnlos ist. Man hat eine schöne Frage zu Hause und beantwortet die dann, da ist ja total bekloppt, oder? Ja. Ja. Öffentlichkeitsfremd. Das ist irgendwie ja nicht schlecht, wenn man so redet und so einen unbestimmten Ambient-Sound im Hintergrund hat, oder? Ich höre das auch gerade schon, ja. Das klingt total scheiße professionell. Unwahrscheinlich. Ja, ich glaube, schau die sich jetzt wieder ab und dann hörst du das im Privatradio als Erfolgskonzept. Nee, wenn das immer lauter wird, fühlt man sich so langsam aus der Leitung gedrängt. Ach so, nee, wird aber nicht lauter. Ach so, okay, ich dachte. Ich regel das hier runter. Lauter wäre so. So wäre lauter. Merkst du? Was ist denn das für ein Zeug? Na, das ist Musik. Das ist diese, was du da gerade schon erwähnt hattest. Nee, was habe ich denn erwähnt? Na, diese eine antikommunistische... Nein! Antikapitalistische. Ach, das ist nicht antikapitalistisch. Der Song heißt Ping Pong Voodoo. Ach, das ist so Background-Musik, ja? Aber nee, ist aus einem schicken Internet-Label. Ja, hört sich gut an. Comfort Stand heißt es. Kann man gut so im Background laufen lassen. Ja. Ja, was sagst du zum Herbst? Komm. Zum Herbst? Ja. Deutscher Herbst. Deutscher Herbst. Ja, damit assoziiert man eigentlich was anderes mit dem Begriff des deutschen Herbstes. Aber da will ich jetzt halt nicht drauf. Aber dass sie jetzt in Bochum wild streiken, ist doch total interessant, oder? Wann wurde in Deutschland das letzte Mal, gab es einen wilden Streik? Einen wilden Streik? Einen wilden Streik, der jetzt nicht mit der Gewerkschaft abgesprochen ist. Wo die, wenn sie streiken, kriegen sie kein Geld. Wenn sie richtig gewerkschaftsmäßig streiken, zahlt die Gewerkschaft ja. Da fragst du mich was. Ja. Ist doch also, toll, das oder? Da hat so lange keiner mehr Mut, oder? Nein, ich sage, das letzte Mal wahrscheinlich 1929. Wahrscheinlich. Und dann zog die NPD in den Reichstag. Ein. Ja, man wartet drauf. Wer ist ja schon? Ja, in Reichstag. In ja, Sachsen. Aber. Naja, in ja, Sachsen. In Reichstag warten wir noch drauf. Naja, das dauert ohne mehr lange. Steigt die Arbeitslosigkeit noch ein bisschen in den nächsten 2-3 Jahren und dann. Dauert ohne mehr lange. Genau. Ah. Von daher muss ich. Kapitalismus und die Demokratie, die sieht ihr am Ende entgegen, glaube ich. Naja, ach nö, die geht so lange gut, solange es gut geht. Also, naja, solange Judith, aber wenn es mal nicht Judith, dann fällt die Demokratie auch mal schnell hin und runter. Wie? Ich glaube, es ist Zeit für eine neue Staatsform. Und was für eine? Das muss man dann ad hoc aus der Lameng entscheiden. Na, wie denn ad hoc aus der Lameng? Ja, das wird sich dann schon ergeben, hat sich ja bisher immer so entwickelt. Naja, aber weißt du ja nicht, immer zum Juden. Wäre ja schon ein Süd, wenn es sich zum Juden entwickelte, oder? Ja, hat es doch bisher, oder? Naja, sag mal, lassen wir die letzten 100 Jahre Revue passieren. Ja, ja. Fangen wir an, 1904. Für den Einzelnen angenehmer geworden. Also für den Individualisten ist es schon angenehmer geworden, die letzten Jahre. Ja, aber es sieht ja jetzt ein bisschen aus, als ob es vielleicht eine andere Richtung nehme. Meinst du? Wilde Streiks in Bochum, sag ich nur. NPD ja, im Sächsischen Landtag. Ja, außer. Lassen wir das mit der NPD mal außer Betracht. Nein, lassen wir mal nicht außer Betracht. Ja, ich weiß, das ist leider erst zu nehmen, als man es möchte, ne? Ja. Ich meine, klar, ziehen wir Hitler ab, war der Faschismus gemütlich, oder? Letztendlich nicht, ne? Siehste? Nee. Gut, Herzchen, würde ich mal sagen, danke ich dir für deinen Anruf. Auch du. Immer wieder gern. Okay, tschüss. Schönen Abend noch, ciao. Und Freunde, Sie wissen ja, in der Schlagerbranche, alles geht sehr, sehr schnell heutzutage. Keiner weiß, wohin. Ja? Und es ist eben die Frage, was gibt es für Zukunftsmusik? Ja, ich möchte behaupten, mit größter Wahrscheinlichkeit werden wir es jetzt auf diese Bühne erleben. Denn es tritt jetzt für uns auf ein echtes Schlagerereignis in Offenbach. Und so wird auch diese Gruppe beworben. Denn seit ungefähr 6 Monaten, mit einer Mischung von Gospel and Blues, Donovan-artige Texte und sehr interessante und sehr freie musikalische Geräusche als Begleitsmusik, geschieht etwas auf sämtliche englische Bühnen, die gleichzeitig in den Staaten losgeht, mit Unterstützung von Frank Sinatra, nämlich The Jimi Hendrix Experience. Okay, wir fangen mit, ja, ich freue mich so sehr, dass Sie sich vorbereitet haben, denn jetzt geht's wirklich los mit 3 Titeln, zuerst seine eigene Komposition, Stone Free und dann Hey Joe und dann Purple Haze, The Jimi Hendrix Experience. If I stay too long, the people try to pull me down. They talk about the door, talk about the clothes I wear. But they don't realize that the ones who swear. Hey! You can't hold me down. I don't want to be tied down. I gotta move on. I said, stone free, do what I mean. Stone free, do right to me. Stone free, I can't stay. Got to get away. Yeah. Yeah. Diggers, baby. Woman here, woman there. Try to keep me in a so easy to break. Yeah, but sometimes I can feel my heart kind of running hot. That's when I've got to move before I get caught. Hey, that's why you can't hold me down. I don't want to be tied down. I gotta move on. Hey, stone free, do what I please. Stone free, to ride the breeze. Stone free, I can't stand. Got to get away. Turn me loose, baby. Created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So mach ich. Hallo? Hallo. Hallo. Sag mal, die ganze Zeit redet ihr über Slap in your face als Ohrfeige? Was heißt denn Ohrfeige? Naja, jetzt endlich komme ich durch. Seitdem naja, wird ja auch mal Zeit hier, dass und du mal durchkommst. Bitch slap. Was? Bitch slap. The bitch, wie man son of a bitch sagt. Ja? Und slap, wie du die ganze Zeit sagst. Bitch slap? Richtig. Aber Ehrfeige ist auch nicht schlecht, oder? Ehrfeige war ja eine sehr gute Übersetzung, die mir auch gefallen hat. Ja, wieso bist du des Englischen so mächtig? Ich bin auf eine amerikanische Schule gegangen. Wie lange denn? Na, 4 Jahre, 5 Jahre. Und, das gilt dann schon als Abi? Und das gilt dann auch als Abi. Mein Lieber, der Amerikaner, der hat's raus, oder? In 4 Jahren macht er sein Abi, nicht schlecht. Ja, verfasst. Ja. Und sonst, wo läuft alles? Muss ja, wie heißt denn du, ein Bitch? Ich heiße Konstantin. Bitchslap. Und was heißt Maulaffenpfeil halten? Was ist denn überhaupt nochmal? Ja, Frage? ja, Maulaffenpfeil halten. Heißt, steht da am Rande der Straße, hat die Fresse aufgerissen und staunt die Welt an. Das heißt Maulaffenpfeil halten. Mein Gott. Ja, weißt du nicht, oder? Hast du nicht gelernt? Unübersetzbar. Ja, natürlich. Maulaffenpfeil halten. Bitch Slap heißt Ohrfeige? Bitch Slap. Also es gibt eigentlich, glaube ich, nicht so das Wort dafür. Ja, merke ich schon. Aber wenn man Bitch Slap sagt, ist das schon so dieses... Ja? Dieses Erniedrigende dabei. Ach so, und biete mir doch mal eine Ohrfeige an. Sag doch mal, du kriegst gleich eine Ohrfeige. Okay, I'm gonna bitch slap you, motherfucker. Den Motherfucker hättest du jetzt sparen können. Davon war bisher überhaupt ja nicht die Rede. Da warst du nicht aufgefordert. Okay, you got a bitch slap. You got a bitch slap. Genau, richtig schön gesagt. Du kriegst kleine Backpfeife? Eine Backpfeife? Na, slap ja. Einfach nur, glaube ich. Ja, eben nur slap den... Slap ist mehr so dieses lockere einmal rüber. Schwatsch. Genau. Du kriegst mal eine gewatscht. Oder? Naja, genau, eine gewatscht ist gut. Ja, was ist jetzt der Unterschied zwischen eine gewatscht und Ohrfeige? Naja, könntest du das mal ins Englische transponieren? Gewatscht ist so mir nichts, dir nichts, mal so nebenbei. Ja, weiß ich. Und wenn ich aber Bitch-Slap ist doch praktisch gewatscht. Ja, Bitch-Slap ist mehr so eine Ohrfeige, eine richtige ja? Klatscher, wo es so schön ach so, laut ist. Und was heißt denn dann mal eine gewatscht kriegen auf Englisch? Mann, jetzt wirst du kompliziert. Na, ich doch nicht. Die Welt ist so. Wer will denn das überhaupt wissen? Na, Icke! Siehst du, also doch du. Ne, ich werd aber nicht kompliziert. Die Welt ist kompliziert. Ja, das ist ja sowieso so. Dagegen kann man ja nichts machen. Ich reflektiere praktisch nur die Komplexität der Welt. Durchs Radio, ja? Ja. Und werde dafür dann aber eben auch immer beschimpft. Oh, jetzt wird man nicht kompliziert. Ist hier ein Jugendradio. Ich schalte gleich um auf Pro7. Ja, Pro7. Ja, warte. Das muss ja nicht sein, oder? Genau. Sag ich doch. Also Radio und Fernsehen, das ist ja noch ein bisschen... Das ist, glaube ich, Feindsender. Aber wobei, neulich habe ich wieder Arnie gesehen. Ich glaube auf Pro7. Arnie? Was ist denn Arnie? Arnie. Na Mensch, der also praktisch, was bei uns Koch von Hessen ist Arnie von Kalifornien. Arni von Kalifornien. Arni! Ach, Mr. Supergroß. Naja, logisch! Der alte Knacker. Oder? Ja. Wobei ich den... Naja, na, der hat da rum... Der sagt da dann nicht in den Film. Ja, der verteilt immer nur Bitch. Bitch. Ja, Bitch-Slaps verteilt er doch praktisch nur. Der Gouverneur. Der wobei ich gerne mal Olle Koch mal gerne mal sehen würde in so einem Film. Oder? Ich weiß nicht, dass der in so einem Film auftreten würde. Nee, oder Stoiber rettet die Welt? Ja, genau. Irgendwie sowas. Stoibinator. Sag mal, echt. Ja. Unsere Politiker, oder? Den fehlen die Muckis. Den fehlen die Muckis. Da ist doch nichts zu holen. Genau, die müssen noch ein bisschen was schlucken. Das oder? Die auch alle. Ja, da oder fehlt das? Ein bisschen Kampfkraft. Genau. Finde ich auch. Der Einzige ist praktisch noch Wovi. Das ist da so ein bisschen nee, aber, ja, Wovi ist ja dann praktisch eher so, wie so Musical-mäßig drauf, oder? So ein graziöser. Ja, aber eben nichts, was jetzt mit Arni vergleichbar wäre. Arni ist echt. Welcher Politiker wäre denn quasi irgendwie Arni-esk in Deutschland? In Deutschland? Ja. Joschka Fischer? Nee, auch nicht. Nee, der ist ja auch wieder fett geworden, oder? Alleine von der Körpermasse. Mann, da resoniert der immer ewig rum. Oh, joggen und dann wird er wieder dick. Und selbst ist er fett wieder. Ja, ja. Ah. Gibt keinen. Olle Joschi, du. Arni ist halt Nummer 1. Mann, früher noch mit Lederjacke Bullen vermöbelt. Gottchen, und heute? Und heute, oder? Lächzt er hinterher. Ja, und wartet auf den Friedensnobelpreis. Das wird wohl nichts, wenn ich... Nee, das wird wohl nichts. Also wenn sie mich fragen, mild wird es nicht. Nee. Obwohl er immer noch hier Nummer 1 ist, Popularität. Ja, warum nur? Weil er aussieht wie ein Hamster und niedlich ist. So eine schöne dicke Plauze hat. Stimmt, oder? Natürlich, deswegen würde ich. Das ist aber auch erstaunlich. Weil, kick mal, amerikanische Politiker sind ja tendenziell eher nicht niedlich. Nee. Aber Deutsche sind dann oft total niedlich. Die Deutschen sind immer nur auf Aussehen aus. Deutsche Politiker, naja, die Amis ja auch. Ja, aber meinst die Amis nicht? Auch ein bisschen mehr auf so, das war auch nicht gut, aber mehr ob er im Krieg was geleistet hat und. Ach so, stimmt. Aber das ist denn ja mal wichtig, dass man Familien. Ja, ist schon komisch, wenn man da an deutsche Politiker denkt, die im Krieg noch was geleistet haben. Ist mir auch gleich eine unangenehme Gesellschaft, oder? Ja, das wird, glaube ich. Ja, ja. Wobei man ja bei den Amis dann ohne gerade eine angenehme Gesellschaft ist. Also ein bisschen weniger noch als bei uns, finde ich. Ja, ja. Noch weniger, noch schlimmer als bei uns, meinst du? Die Politiker? Ach so, ja. Stimmt. Ach, da würde man sich für Amerika, würde man sich doch mal schöne Angela Merkel wünschen, oder? So was Hartes, so ein Eisen, ja? Ja. So die ist aber nicht schlecht, oder? So, ja, man braucht schon ein bisschen was Trockeneres. Die ist, glaube ich, schon immer noch so quasi Bruce Willis-mäßig drauf. Ah, genau, Bruce Willis. Oder? Die Verkörperung der amerikanischen Nation. Stimmt. Ach, vielleicht sollten wir heute mal deutsche Politiker in amerikanische Schauspieler übersetzen. Oh. Dann haben wir für Angie Merkel haben wir schon Bruce Willis. Finde ich auch. Und für, was ist hier, Mr. Nummer 1, Mr. Schröder? Schröder, oh, wie übersetzt man Schröder? Was hat denn Schröder für Eigenschaften? Vielleicht sollten wir so anfangen. Wisst ihr, wie heißt denn dieser, was hat denn der für Eigenschaften? Ja, Schröder, man muss da ein bisschen vergleichen. Wisst ihr, Boni? Was hat Schröder? Erstmal ist ja schon Kleen, wie heißt denn der kleine Schauspieler immer? Danny DeVito. Der kleine Dicke. Genau. Meinst du, Schröder ist Danny DeVito? Der ist eigentlich nicht schlecht. Ist eigentlich ganz gut, wa? Aber der ist immer so ein bisschen hektisch und Schröder ist ja so der Gelassene. Ach so, stimmt. Hm. Ah, wie kriegt man Schröder ins Amerikanische, ins Hollywood übersetzt? Tja, fällt dir noch ein kleiner ein? Nee. So ein Langweiler vielleicht? Ne. Sag mal, du hast aber auch einen nüchternen Blick auf unsere Politiker. Ja, soll ich machen? Ja. Da kann man ja nicht anders. Kann man ja anders, wenn ja. Wenn man die einmal im Fernsehen sieht, dann ist da nicht mehr viel. Hast schon recht. Irgendwie sind das nicht so die Leute, die alle anderen repräsentieren. Mensch. Aber das ist immer so. Naja, wobei. Naja. Hat ja also Schröder repräsentiert? Nee, aber andererseits, wisst ihr, hat jedes Volk immer die Politiker, die es verdient, oder? Ja, das stimmt auch. Irgendwo. Von daher ist es dann schon, sagen wir, diese Koch, Schröder, Stoiber, Merkel-Garde. Ja, das ist ja eigentlich. Ist schon, also klar würde man ja hin und wieder mal das Volk wechseln, aber andererseits. Aber das wird auch nichts. Bringt ja auch nichts, oder? Ich glaube auch nicht. Nee. Irgendwie haben die es da hochgeschafft. Cash and Carry bringt ja auch nicht. Nee. Ich glaube auch nicht, dass Carry das schaffen wird. Meinst du? Ich glaube nicht. Ja, wahrscheinlich nicht, oder? Ich glaube im Endeffekt. Na, ich meine, man sagt ja immer, jetzt nach der zweiten Debatte und gerade gestern, wo New York Times geschrieben hat, Kerry ist der Große. Ich glaube trotzdem nicht, dass er das schafft. Der größte Teil von Amerika ist doch Leute, die für Bush wählen würden. Vor allen Dingen viel anders wird es wahrscheinlich ohne, oder? Nee. Ja, der kann ja nicht. Ich weiß ja nicht so, als ob Kerry kommt und bumm, Amerika. Bumm ist sympathisch alles. Nee, ja. Das wäre vielleicht ein Schritt hin, aber ich glaube nicht. Naja, wobei man anders, wenn man die Hoffnung haben kann, wenn Buschner weiter dran ist, dann spitzt sich das zu, wa? Oder ja, ist sie gewissermaßen die alte Radikalisierungsthese? Sagt die aus? Naja, dass man immer warten muss, dass die Scheiße so richtig am Kochen ist, praktisch. Und dann kommt der Umsturz. Und dann knallt's wenigstens. Ja, aber das mit dem, ja, das stimmt aber auch wieder. War, oder? Bis es dann knallt. Kann ja auch einige Sachen passieren. Genau, das ist eben die Scheiße. Bis es dann knallt, passiert dann nochmal wieder so viel Dreck. Man, genau, bis dahin muss man aushalten. Und gehen dann wieder nochmal erstmal 100.000 über den Jordan. Und dann merkt man irgendwann, das kann es auch nicht sein. Ja. Ja, ich meine, wenn man immer, ich finde es immer so erschreckend, wenn man mal so überlegt, jetzt 11. September, sind 3000 Amis Trophäen. Wenn man jetzt mal fragt, was so irgendwie an afghanischen und irakischen Zivilisten und Kindern und Palästinensern, oder? Ist so, da steht es doch schon wieder 1:10. Können sie eigentlich zufrieden sein, die Amis? Geht nicht mehr. Was? 3000 Zivilisten von uns, haben wir 10.000 andere Zivilisten oder 30.000 andere fertig gemacht. Genau. Dann können wir sagen, na jetzt ist doch mal Ruhe im Karton. Liest du jeden Tag in der Zeitung, ein amerikanischer Soldat gestorben bei Anschlag. Anstattdessen sollte stehen, ja, 500 Zivilisten gestorben. Ja, waren. Haben sie einen Verlutscher und ein Haus bombardiert. Genau. Aber ja, da soll ja irgendwas gewesen sein. Ja, aber das kommt irgendwie auch nicht so richtig. Aber das ist echt, das ist dann genau so, eben wie, man kann eben nicht so viel fressen, wie man kotzen mag, wa? Das stimmt. Eine sehr wahre Aussage. Ach, das Leben, du, sag dir. Ein hartes kotzen Stück, was? Könnte man, oder? Ja, genau. Aber man muss. Ja, was muss man? Kotzen muss man. Ja, okay. Wenn man das muss, muss das auch sein. Ja. So, wie war denn der Name überhaupt, lieber Freund? Ach so, naja, nicht. Das ist so ein assoziatives Rumschwurbeln, dass man praktisch von was ist in über ihr Fake hin zu Politikerörterungen. Schröder wird von Danny DeVito dargestellt. Wir flattern so ein bisschen im Bisschen, wir bombardieren Ziele in Fallujah. Dass man irgendwie so. Ein bisschen Antikapitalismus muss noch wieder rennen. Antikapitalismus? Ja. Das ist das Eigentliche, oder was? Darum geht's heute? Nee, eigentlich auch nicht so. Darum, also darum geht's ja. Darum geht's ja, finde ich, immer. Ja, das stimmt. Eigentlich. Ja. Oder sollte gehen. Ja, wird aber, ja. War? Immer um Antikapitalismus? Naja, müsste schon irgendwie gehen. Bist du überzeugter Antikapitalist? Ach, den weiß ich auch nicht, aber irgendwie hat ihm diese ganze Kapitalismus-Kacke irgendwie auf den Nerven, oder? Naja, ich meine, ja, irgendwo schon, aber... Naja, ich meine, die Arschlöcher verdienen sie dumm und dämlich? Ja, man muss einen Teil und von dann, und dann, oh Mann, ey, Zahnersatz. Ja, aber... Oder? Ich meine, wenn man das wirklich drauf interessiert anlegt, die Großkopfäten in Dreck? Was kann man packen? Ja, dann kann man auch zum Arschloch werden. Also nicht zum Arschloch per se, sondern mehr so das Geld. Naja, aber... Wenn es um Geld geht, kannst du Geld machen. Ja, nicht. Ja, Mann, ich strampel mich ja irgendwie 15 Jahre ab. Ja, im Radio, oder? Naja, logisch. Und denkst so schlimm, du, dann kommt oder? Passiert was? Ein harter Job? Na klar, ist ein harter Job. Wirklich? Das sieht immer so gemütlich aus. Ich glaube, alle denken immer, das ist so ein lockeres... Ja, denken alle. Und was ist daran hart? Naja, nein... Naja, immer. Na, dann musst du irgendwie präsent sein, 3 Stunden Jas geben und so. Welchen Sachen von irgendwo her ziehen? Hab aber keine Lust, Jas zu geben. Ach Mensch. Ich könnte jetzt gerne, würde ja hier sitzen und ein bisschen Däumchen drehen und so ein bisschen quasi Maulaffen feil halten. Maulaffen feil halten. Mein Gott, das werde ich mir merken. Naja, merkt ihr das? Nee, kommt nicht aus dem Osten. Maulaffen. Das ist Kerndeutsch praktisch. Kerndeutsch? Ja, jetzt ist mir kein anderes Adjektiv eingefallen, aber irgendwie finde ich dann Südkerndeutsch, weil man sich darunter nicht so richtig vorstellen kann, nicht oder? So wirklich. Was so Kerndeutsch ist. Ja, man denkt, den Kern würde man da gerne mal sehen. Was ist denn da noch so ein Wort? Und dann ist der Kern wahrscheinlich nur Blinddarm oder was? Maulaffenfeil halten. Kennst du das ja nicht? Also, ja, jetzt ja, davon. Aber vorher kanntest du das nicht? Von wo kommst du denn? Ich komme eigentlich aus Berlin. Aber aus dem Westen eben, dass du jetzt gleich vermutest, Maulaffenfeil halten ist ein deutsches, ostdeutsches Wort. Ja, okay, es war eine Vermutung. Ja. Wo denn da? Spandau? Zehlendorf? Nee, eigentlich Wilmersdorf. Wilmersdorf, yeah. Der super tolle Überwitz. Wilmersdorf, na das ist ja schon mal wieder spitze. Hör bloß auf. Na, das zeig dir. Gut, lieber Freund. Dann bedanke ich mich fürs Gespräch. Ich danke dir für deinen Anruf. Eine schöne Sendung noch. Ja, okay. Also. Ja, schöne Zuhören. Tschüss. Ja, ja. Mann, aber auch 25 Jahre her. Gang of Four, die Viererbande. Neomarxistischer Pop, könnte man, glaube ich, sagen. So, Kinder, jetzt telefonieren wir hier noch. Wie die Irren weiter rum. Hallo. Hallo? Ja. Ah, hi Kuttner. Na, du scheinst mir auch ein Antikapitalist reinsten Wassers zu sein. Reinsten nee. Wassers. Das ist doch ein Begriff wie Maulaffenfeier halten, oder? Sowas hört man doch gern im deutschen Radio. Ja, also das Wort habe ich schon mal gehört, ja. Reinsten Wassers? Wann hast du denn letztens... Nee, Maulaffenfeier, keine Ahnung. Nicht faul halten, feil halten. Maulaffenfeier halten. Wieder mal. Wissen, wo Bartel den Most holt. Der Krug geht so lange zu Wasser zum Brunnen, bis er bricht. Verstehst du? Ja. Ja. Mann. Wer bist du denn? Konfuzius. Ach komm, jetzt zieh hier nicht so an, ey. Wann hat er erlebt, von wann bis wann? Wie bitte? Wann er erlebt hat, von wann bis wann? Na, 88 bis 2004 jetzt. Ja, Quatsch. Du heißt wahrscheinlich Konrad. Nee. Natürlich, und versuchst es mit so einem Fuzius irgendwie besonders interessant zu machen. Nee, wird aber nicht. Führst du nicht hinters Licht, was? Du hattest mich letztes Mal gesehen bei dem Videoschnitzel vor. Wen? Mich? Ich, dich? Ja. Nee. Du mich? Nee, wir hatten miteinander gesprochen. Ach so, ich habe ja nichts gesagt, oder? Doch, bestimmt. Doch, echt? Ja. Warum denn? Ja, weiß ich nicht. Warum, was habe ich denn gesagt? Ja, haben wir uns über dein Kunststück da unterhalten. Oder? Was für ein Kunststück? Ich mach doch keine Kunststücke. Na, hat Kunststück doch gemacht? Nee, aber dein Vortrag ist schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Na, das sag ich dir. Ja. Da bin ich auch. Also das Einzige, was ich bedauere, dass ich nicht unten sitzen kann und mir das selber ankicken. Weil es echt so 1A ist. Ja, ich nehm's vielleicht nächstes Mal auf oder so. Wie denn? Na, wie denn mit Kamera oder so. Ach, echt? Ja? Na, ich weiß ja nicht, ob das erlaubt ist. Ach so, dann mach ich mich schon wieder strafbar. Na und, mach's ja eben strafbar. Ja, für dich mache ich das ja. Nee, für mich nicht. Wieso? 12. November ist der nächste. Ja? Kriegst du ja Karten? Nee. Werden ja, dann wieder verlost. 12. November. So, Konfuzius, es wird hier kein vernünftiges Gespräch mit uns. Ja, doch. Nee, wieso nicht? Du schaffst es überhaupt gar nicht, so schön nach Bochum zu lenken, das Gespräch. Nein. Bochum, ich komme aus dir. Ja. Ja. Aber merkst du, wie es schleppt? Nee. Doch? Passiert nicht, steht irgendwie nicht voran. Ja, warum denkst du denn? Geschichte wird gemacht, es geht voran. Darum geht's. Der Bochum, weil es natürlich interessant ist. Ja, komm ich nicht oft vorbei. Gesellschaftlich, nee, aber ein bisschen Fernsehkicken hin und wieder mal. Nachrichten. Nicht immer nur Pro7, nicht immer nur Sex in the City. Nee, guck ja Nachrichten. Nee, den wüsstest du aber Bochum. Opel, General Motors, ja, Wilder Streik. Was? Wollen wir uns über Autos unterhalten, oder was? Mein Lieber. Ich sagte mal, jetzt kick mal um Mitternacht oder wann, jetzt kommt Nachtmagazin und dann kannst du praktisch wieder mitreden. Was? Ja! Kannst du ja machen. Ja! Ja! Ja! Ja. So, das wird jetzt hier nicht mehr. Doch. Wir machen jetzt hier mal Schluss. Ach so. Wir jetzt mal mehr Schlüsschen. Ja, Schlüssi. Darf ich noch jemanden grüßen? Nee. Mensch, grüßen. Hallo. Ja, hallo Kuttner. Naja, endlich. Endlich mal. Wer bist du denn? Vom älteren Semester. Ich bin Stefan. Na Mensch, endlich, Stefan. Das gibt's doch gar nicht. Das ist das erste Mal, dass ich durchkam. Das gibt's doch nicht. Ich bin ja richtig überrascht. Richtig, im ersten Mal im Leben? Erste Mal bin ich durchgekommen, ja. Seit wann denn? Ach, weißt du, ich versuche das schon seit Jahren. Nein, mal, jetzt ja. Sag also ehrlich, seit wann? Halt die Leute, die magst du ja nicht so gerne leiden. Nein, stimmt doch nicht, dass ich die nicht mag. Ich sag nur, Sachsen-Anhalt gibt's nicht. Ja, eben, das ist ja so. Ich hab mich da irgendwann mal... Ist dir auch schon mal aufgefallen jetzt, wa? Ja, da bin ich schon mal bei dir da in der Volksbühne gewesen und da... Nein, echt? Mir wollte ich eigentlich aufstehen, aber dem war nicht so. Wieso bist du nicht aufgestanden? Hätte ich mich zum Obst gemacht, oder? Na sowas. Und? Mach doch nichts. Ja, mach das. Als Sachsen-Anhaltiner fällt dir doch überhaupt ja nicht auf. Was? Wenn du dich da zum Obst machst. Da ja, nee, da also was ich sagen wollte, weil du doch irgendwie sagtest, Richtung Bochum und sowas, ja? Ja. Ja, also da ist mal so eine interessante Geschichte. Momentan regt mich das alles so ein bisschen auf, dass die ganzen, warte mal, ich muss mal hier laut machen, wir sind hier ein paar Leute. Genau. Weil das Radio kann ich ja nicht jetzt laufen lassen, weißt du? Wieso? Wo seid ihr denn ein paar Leute? In, ach, ich sag mal, in Anführungsstrichen Sachsen-Anhalt? Ja, in Sachsen-Anhalt. In Anführungsstrichen. Ja, in Sachsen-Anhalt gibt's ja nicht. In Sachsen-Anhalt in Anführungsstrichen. Ja, übrigens, da vorhin rief doch so jemand an aus dem Kunowitz oder wie auch immer. Ja, ich bin nicht aus Belzig. Der war doch super, oder? Ja, deswegen, das kannte ich alles. Habe ich so halb mich du bist gelassen. Aus Belzig. Ja, aber ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Also Bogen ja. Und so. Und da wollte ich nur sagen, was jetzt für ein Rummel gemacht wird darüber, was da mal so ein bisschen im Westen passierte. Das passierte vor 10 Jahren hier bei uns im Osten und dann nannte sich Abwicklung. Ja, ja. Ja? Und der Rummel, der da jetzt gemacht wird, und uns beschimpft man hier als Jammer-Ossis, und was wird da jammert, ja? Also das ist für mich irgendwie mit zweierlei Maß gemessen. Da wird jetzt richtig, jetzt, also ja? Dann jetzt musst du genau unterscheiden. Entweder du riechst dich über die Medien auf oder über die Bochumer. Ach, ich klar, zähl die immer alle Bochumer Scheiße, auf, aber die haben doch recht. Das Keim, dass er irgendwie seinen Job verliert. Die haben doch recht, die sollen voll auf die Kacke hauen, das oder? Ist richtig. Das müssen ist richtig, aber im Grunde genommen ist es doch ein bisschen seltsam, ja? Also was da jetzt so richtig hochgespielt wird und bei uns. Ja, aber dann musst du ihm, na klar, aber dann musst du ihm einfach diese ganze ZDF-AD-Scheiße alles vergessen. Die erzählen da irgendwie alle bloß Quatsch, oder? Ja, irgendwo schon, ne? Na ja, Mann, weißt du, man muss immer sagen, irgendwie jeder, der kommentiert, hat eine Festanstellung. Ja, das stimmt. Verstehst du? Genau, und genau. Festanstellung verändert den Blick auf die Welt, kannst du sagen. Öffentlich-rechtliche Anstaltungen sind die letzten Inseln des Sozialismus. Genau. Das ist praktisch alle DDR, die da verteidigt wird, aus dem Fernseher heraus. Ja. Ach, was ich sagen wollte, du hast dich doch richtig schon manchmal so oft, dass du immer nur 15-Jährige oder so. Ah, weil ich mich aufregen könnte, aber naja. Ja, wenn nur 30-Jährige anriefen, würde ich mich auch aufregen. Ja, naja, gut. Ist grundsätzlich wichtig, finde ich. Ist total wichtig, sich aufzuregen. Ist wichtig, schlechte Laune zu haben. Ist wichtig, irgendwie nicht an dieser permanenten Party von Fun Society teilzunehmen. Aha. Ist wichtig, ein Leben ohne Tattoos zu führen. Das Leben ohne Tattoo. Ein Leben ohne Tattoo, man, in Würde altern. Andere Sachen auch irgendwie. In Würde und permanenter schlechter Laune altern. Darum geht's. Aber übrigens, nee, was ich sagen wollte, was schade ist, dass deine Sendung immer so spät kommt. Meine Eltern hören sowas auch gerne. Dann sollen die mal mal, die sind auf Rente, deine Eltern schon, oder? Ja, siehst du. Aber ich habe ja kaum Zeit dazu. Genau, dann sollen die da mal aufbleiben. Einen Tag in der Woche, jede doch, oder? Da muss ich morgen früh dann ein bisschen später. Nee, aber ich meine jetzt deine Eltern da, die können doch mal eben einmal in der Woche mal ein bisschen länger aufbleiben. Nee, es geht um mich. Ach so, um ich dich? Keine Zeit. Meine Ach, deine Eltern Zeit. Hören immer zu, erzählen dir, was du wieder schön verpasst hast, oder wie? Ja. Genau. Ah, das ist natürlich auch fies. Genau. Mutter sagt mir, musst dir vorstellen, die sagt mir, Mensch, ich hab wieder Kuttner gehört, du hast ja keine Zeit dazu. Ach echt? Ja, ist so, lass dich kaputt. Das ist doch super. Die waren selbst auch schon mal bei dir da, mit mit dem Videoschnipsel leider. Da haben die sich kaputt gelacht. Na, das ist doch spitze. Da haben die sich kaputt gelacht. Am besten ist doch deine ganze Geschichte da mit dem... Mit dem Boys. Mädchen. Ach, jetzt wird's. Wir wollen Sonne, Stadt, Regen, ohne Rüstung leben. Ob West, ob Ost, auf der Kette muss Rost. Genau. Genau. Du übrigens, kannst du heute nochmal wieder den Ofen spielen? Ach so, wo ist denn der? Scheiße. Ja, den Ofen, den vermissen wir hier ganzen Abend schon. Ach, ehrlich? Ja. Ach, das freut mich ja. Jetzt muss ich bloß mal kicken. Ja, der Ofen ist so klasse. Ich weiß jetzt ja nicht, so richtig schön. Oh, super, hier ist es. Das ist ja klasse. Ist ja toll, genau. Habe ich auch wieder gleich vergessen. Das klingt aber auch so ein bisschen sachsen-anhaltinisch vom Dialekt her, oder? Ich kann das auch nicht so einordnen. Ich schätze mal so mehr so Richtung Hedstedt oder so. Ja, Richtung Hedstedt, meinst du? Warte mal, Guten Morgen, lieber Ofen. Wir frieren zu sehr. Oh, habe ich heute voll vergessen, genau. Ein Spitzensong, oder? Ein wunderbares Liedchen. Nee, also ich weiß ja nicht, wann wurde das gemacht? Das ist doch so irgendwie... Naja, eher so 15, würde ich mal. Oder? Ja, 15, würde ich mal denken. Ja, da gab es keine Kohle und ich meine, jetzt haben wir auch keine Kohle, aber wir brauchen keine Kohlen oder so, ja? Kohlen brauchen wir nicht mehr, aber Kohle haben wir keine, oder? Das ist die Scheiße, genau. Ja. Das gibt's doch ja nicht, siehst du, das ist ja eine richtige Premiere, heute hier mal mit dir zu reden. Ja, nicht. Mensch, aus Magdeburg ist Achteburg. Magdeburg ist Achteburg, genau. Ja. Ach, vielleicht sollte ich mal wieder nach Magdeburg fahren. Was wir gut haben, ist guter Handball, ja. Also das ist das Einzige. Stimmt, aber der hat doch heute Abschiedsspiel gehabt, oder? Oh du, du weißt nicht. Nein, ich bin da nicht so ganz da dran. Ach so? Nee. Nee, hab ich, aber irgendwann, wo hab ich denn das gehört? Irgendwie hab ich's vorhin gehört, dass er Dings Abschiedsspiel gehabt hat. Wie heißt er denn hier von Franzi? Kretsche? Echt? Ja! Ich glaub, dass der hat Kretsche heute Abschiedsspiel gehabt? Ja. Und denn? Hier ist auch Kenner Heinrich, wisst ihr? Das ist ein Auskenner. Ja. Trotzdem er Bayern-München-Fan ist. Mhm. Ja. Aber die sind, das ist bei denen, glaube ich, teilweise genetisch programmiert. Ja. Den haben die damals eingeimpft, als die Mauer noch stand. Ja, war so ein Probeversuch, der hat sogar geklappt. Ist Bayern München auch schon an der Börse? Nee, wa? Nein. Das ist ja Borussia ist an der, oder wer ist denn an der Börse? Welcher Fußballverein? Dortmund. Dortmund. Deutscher meinst du jetzt? Ja, aber ja, total scheiße, haben sie miese gemacht, oder? Ja, man hört. Naja, man ist ja halt so, ja. Es wird gemunkelt, dass genau, da die ein oder andere Million. Die Wertschöpfungskette am schwächsten Glied gerissen. Ja, aber die haben ja super, super Aktienhai, der regelt das wieder. Genau. Lieber Sachsen-Anhaltist, ich danke dir erstmal für deinen Anruf, ja? Klar, ja. Schöne Grüße nach Magdeburg. Genau. Und Grüße zurück nach Potsdam bzw. Berlin, ja? Genau. Tschüssikowski, Schaui, tschö. Tschöchen. Clash-Probeaufnahmen von einer 25-jährigen Geburtstagsedition Revolution Rock. Ich meine, so revolutionär hört sich das dann irgendwie doch nicht an, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ein bisschen enttäuscht bin ich. Ich hoffe nicht, dass der Kollege Johnny Häusler jetzt zuhört, der auf Clash nichts kommen lässt. Da gibt's ja gleich ein Bitch-Slap, wenn man da was Negatives sagt. Aber Revolution Rock hab ich mir doch irgendwie anders vorgestellt. Eher so hier. Naja, so nicht. Wenn Fritz in Hohenschönhausen, dann 102,6. Fritz Info. 23.35 Uhr musste es werden, dass sich der Kollege Kötter-Heinrich hier seinen Nachrichtensprecher hinter mir ins Studio bewegen konnte. Das Wetter nachts wolkig bei 4 bis 1 Grad, morgens meist im Gegensatz zu mir heiter um 16 Grad und jetzt eben die Meldung mit demselben. In Bochum hat es nach einer Soli-Kundgebung für die Opel-Werker 35 Festnahmen gegeben. Auf dem Hauptbahnhof war es zu Zusammenstößen mit dem Bundesgrenzschutz gekommen. Die Beschäftigten von Opel haben ihre Entscheidung über eine Rückkehr zur Arbeit auf morgen verschoben. Am Vormittag soll auf einer Belegschaftsversammlung darüber beraten werden. Der Sachverständigenrat für Zuwanderung hat der Bundesregierung empfohlen, im kommenden Jahr 25.000 Fachleute aus dem Ausland anzuwerben. Benötigt würden qualifizierte Pflegekräfte, Maschinenbauingenieure sowie Bank- und Versicherungskaufleute. In diesen Branchen fehle es an geeignetem Personal, sagte die Ratsvorsitzende Süßmuth. Die Türkei setzt deutsche Schützenpanzer gegen Kurden ein. Das belegen nach einem Bericht des ZDF heimliche Filmaufnahmen in der Provinz Sirnak. Die Panzer der ehemaligen NVA waren Anfang der 90er Jahre den türkischen Streitkräften zur Landesverteidigung überlassen worden. Im Brandenburger Landtag soll noch vor Weihnachten ein neues Schulgesetz verabschiedet werden. Die Regierungskoalition will den Gesetzentwurf in der nächsten Landtagssitzung einbringen. Zum Sport: In der Fußball-Champions League hat Bayern München bei Juventus Turin mit 0:1 verloren. Bayer Leverkusen schlug den AS Rom mit 3:1. Und Eishockey: Die Berliner Eisbären sind im Pokal ausgeschieden. Sie verloren in Ingolstadt nach Verlängerung mit 5:6. Der Verkehr auf Fritz mit einer Meldung: A24 Berlin Richtung Pritzwalk und in Gegenrichtung, Achtung, zwischen Kremmen und Fair Berlin, da gibt es in beiden Richtungen potenzielle Gefahr, weil sich möglicherweise noch Tiere auf der Fahrbahn verlaufen haben. Ansonsten gute Fahrt für euch. Ihr hört sie, ihr mögt sie, dann wählt sie. Ihr bestimmt sie und wählt eure Lieblingssongs in die 20 plus 1, eure Fritz Charts. Letzten Sonntag auf der 3. Auf der 2. Und auf der 1. Änderungsvorschläge? Fritz.de 20 plus 1. Eure Fritz Charts. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr und im Radio. Fritz. Schön hin, im weiten Sinne auch antikapitalistisches Lied. wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Wie, was? Was ist denn für eine Sendung? Hört da eine von euch fragen. Na, das ist... Genau. Ach so. That is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Guten Morgen, lieber Ofen, wir frieren so sehr. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, lieber Freund, wer bist du denn da? Hallo, lieber Kuttner, hier ist Robin. Robin? Ja. Robin, Robin. Wie geht's dir? Robin, ja, scheiße. Mir auch. Warum? Na, weil ich jetzt schon richtig mies gelaunt, also jetzt bin ich wieder gut. Ja, aber warum denn? Na, weil ich so lange schon probiere, durchzukommen. Ach so, na deswegen, sag mal. Ja, mir geht's einfach schlecht. Du hast jetzt irgendwie nicht irgendwie so einen richtig so einen existenziellen Lebensekel? Seit gestern ist wieder Schule. Naja, seit gestern ist wieder Schule, na und? Und dann sind wieder Ferien, dann sind wieder Schule, dann sind wieder Ferien, dann sind wieder Schule, und dann sind wieder Ferien, dann ist wieder Schule, und dann bist du arbeitslos. Naja, super. Was willst du mehr? So geht das eben. Maulaffe heißt Gaber. Was? Ja. Gaber? Gaber, mit P. No doubt. Y'all care anymore about this hip-hop, man? I mean, how far will you punk motherfuckers go? For 15 seconds of fame. Microwave popcorn ass niggas. Yeah, we give you much more. Warte mal, gleich. To the Gay Bar! Das ist doch nicht Maulaffen. Ich will dich nicht, der singt doch nicht, ich will dich zum Maulaffen bringen. Na, so stand bei mir drin, Gaper. Gaper? Ja. Buchstabier mal. G-A-P-E-R. Und was heißt Maulaffen Pfeil halten? Das steht natürlich nicht drin. Na, wieso denn nicht? Ja, Maulaffen gibt's nur mit Pfeil halten. Maulaffen hängen nicht rum oder liegen nicht auf der Straße oder schauen nicht aus dem Fenster oder sowas, sondern werden Pfeil gehalten. Ja, na, aber so ein Wort gibt's nicht. Pfeil halten gibt's nicht? Nee. Na, halten gibt's, hold und Pfeil? Pfeil. Was heißt ein Pfeil auf Englisch? Ach, weiß ich nicht. Na Mensch, was weißt du denn überhaupt? Ich finde, du solltest ein bisschen zur Schule gehen. Dass du mal was lernst. Ich frag dich jetzt einfach, ist Mainz immer noch geteilt? Mainz ist immer noch geteilt. Pfeil heißt nämlich Arrow oder Dart. Dart hold heißt Pfeil halten. Ja. Ah ja. Ja, so, Mainz genau. Ist Mainz. Mainz bleibt so genau Mainz. Mainz keine. Bleibt Mainz, hier wird nichts von ab, Mainzelmännchen. Das so, mein Lieber, wie heißt du denn schon wieder? Ah? Wie heißt du denn? Robin? Robin, ja. Robin, so heißt noch Bäumer eigentlich. Nee, so heiß ich. Robinien. Ja, na gut. Das hast du letztes Mal schon gesagt. Du dachtest. Scheiße, mir fällt ohne Schneid mehr ein. Was? Mir fällt ohne Schneid mehr ein! Nee, aber. Ah, vielleicht sollte ich mal eine Fetzchen nur Musiksendung machen. Kannst du ja nicht mehr sagen. Ein bisschen rumresignieren. Sag mal, ich muss mal nochmal hier, weil das wieder keiner kapiert, halbautomatischer Anrufbeantworter. Dass man mich hier nicht immer mit anrufen belästigt, da kann man auch anrufen und so einfach Sachen so hinterlassen auf dem Dings da auf dem Band. Dann 0331 zu Potsdam. 731 39 32. Das ist ja schön, da kann man, fällt einem keiner ins Wort, kann man einfach so Sachen sagen oder lustige Bemerkungen machen oder irgend sowas. Das bringt aber ja. Nicht viel. Mann, jetzt fällt meine Spannungskurve aber runter. Boah! Ja, woran liegt das denn? Weil du aber auch so unterspannt klingst. Ja, also, natürlich, du bist wie so ein ausgeleierter Schlüppergummi, hörst du dich an. Richtig so. Und den färbt dem ab. Du hast dann aber schon irgendwie eine Ausstrahlungsenergie, das ist erstaunlich. Du hast dich also an wie Maulwurf. Maulwurf, Maulaffen. Jetzt, das ist irgendwie jetzt Maulwurf. Schwachet weiter assoziieren hier. Darum brennen lieber Ofen. Niemand mag mich. Lieber Ofen, ja, darum stehe ich hier allein. Dann frieren wir nicht mehr. Genau. Das Bochum singt. Ich hab keine Kohle. Genau. General Motors, die baden in Kohle, die Arschlöcher. Ja, davon wollen sie nichts hergeben. Nicht. Genau, da wollen die nichts von hergeben. Wenn sie arm sind, sie wollen dann Werke. Naja, tun ja nicht so, als ob sie, tun sie, als ob sie reich sind und eben nichts abgeben. Das ist ja die Spezifik des Reichseins. Nichts abgeben. Stimmt, also. Das ist ja das Schöne am Reichsein. Nichts abgeben. Ja. Machst du ja auch nicht. So. Ich bettel ja auch jedes Mal bei dir. Und du kriegst kleine Backpfeife. Davon habe ich echt einen ernsten Kasten voll. Kannst du gerne vorbeikommen, dir jede Menge abholen. Ja? Ja, komm, natürlich. Gebe ich gerne ab. Gebe ich gerne ab, Backpfeifen. Ne? Fahr los hier. Ja, mach das. Fahr los. Steh draußen vorm Fenster und frier dir den 8. Klasse Arsch ab. Ja, na und was bringt mir das denn? Denn na ja, nicht, hast einen Arsch weniger. Ist aber auch, ist ein Fortschritt. In Deutschland ist hier was ein Arsch weniger, in die Wald der Fortschritt. Ein großer Schritt in die richtige Richtung. Stehen da öfters welche vor deinem Fenster? Sag nicht. Sagst du nicht. Ja, sag nicht. Ja, ich muss ich ja nicht sagen. Sag ich nicht, ob da Leute stehen. Ja, sag nicht. Ich bin selber ganz kalt. Genau. Ja. Ja. So, mein Lieber, wir kommen ja irgendwie nicht richtig weiter. Naja, dann, worüber? Du musst doch mal, also Thema muss einfach mal. Nee, muss ja nicht sein. Doch, Antikapitalismus, also, hab ich schon gesagt. Sonst gibt's hier das Große bleibt groß, nicht und klein, nicht das Kleine. Die Nacht hat 12 Stunden, dann weißt, kommt schon der kann. Tag. Dann kommt schon der Tag, wie? Machst du auch immer den Hubschrauber mit deinem Mikrofon? Frag den Bagger. Und frag genau, frag den Bagger. Frag den Bagger nach Kohle! Ich hab dich gefragt, ob du immer den Hubschrauber mit deinem Mikrofon machst. Nee, mach ich nicht. Das ist hier angebunden. Ach, nein. Kohle im Tal, hinterm Wald. So. Hettstedt. Kann sein, dass er eher aus Hettstedt kommt. Ja, trotzdem ja so, trotzdem es das ja nicht gibt, klingt ja doch halbwegs sachsen-anhaltinisch. Wo ist denn Hettstedt? Hettstedt im Harz! Im Harz? Mensch, Meier! Du bist ja, was das Geografische betrifft, noch erkennungsloser als Hinstedt, Icke. Wer muss denn Hinstedt? Hettstedt! Hettstedt. Frag den Bagger nach Kohle im Tal hinterm Wald. Weißt du denn, wo Oberlehm ist? Das will ich überhaupt ja nicht wissen. Ja, da bin ich froh, das gibt mir einfach, ich schleppe so einen riesigen, gewaltigen Rucksack überflüssigen, unnützen Wissens mit mir rum. Weißt du denn, wo Galun ist? Galun. So, jetzt fliegst du raus. Nee, bitte nicht. Das war echt eine unverschämte Bemerkung. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Hallo, Kuttner. Tag. Ja, ich hab deinen Rat befolgt. Mensch, heute ist ja wieder ein Stress in der Sendung. Ja, ist ein Stress. Ich hab deinen Rat befolgt. Welchen? Ja, du hast mir letzte Woche klargemacht, dass wir viel zu wenig lesen in der Jugend. Genau. Genau, und da ich ja jetzt Ferien habe und noch dazu... Bist du gleich los, hier hechelt, hast du eine genau, Bravo gekauft. Genau, und Windpocken habe ich gekriegt und habe mir ein schönes Buch gekriegt. Was denn? Per Anhalter durch die Galaxis. Naja, das ist doch wenigstens Materielles. Genau. Das ist aber was. Das ist schön, das genau. Ist toll, das Buch. Das gefällt mir wirklich. Mensch, da fällt mir jetzt hier gleich eine Musik ein. Ich weiß immer nicht, ob die aus der... Irgendjemand sagte mal, dass die aus diesem... aus der Fernsehserie Per Anhalter durch die Galaxis ist. Dazu gibt's eine Fernsehserie? Ja, da gibt's so eine Fernsehverfilmung, so eine englische Fernsehverfilmungsserie. Kenn ich ja auch nicht. Muss weiß ich gar mal. Nicht. Vielleicht gibt's das irgendwie so auf DVD oder irgendwas. Ich muss weiß ich mir mal nicht. Organisieren. Weißt du was? Ich habe auch gerade in meinem Langenscheid nachgeguckt. Langenfeld? Nee, Langenscheid. Langenscheid. Genau. Ja, Langenfeld, der ist ja auch cool. Ja, nee, aber Langenfeld ist so irre cool. Maulaffe heißt Muzzle Ape. Ja. Bist du dir sicher? Ja, da bin ich mir sicher. Muzzle Ape? Musselapfel. Ja, ja, ja, Appel. Mein lieber Freund, da ja. Hast du dir ja wieder was ausgedacht, du. Da hast du dir ja wieder was ausgedacht. Nee, das natürlich, ist doch da denkst du, dass du mich damit jetzt hier rumkriegen kannst. Naja, das ist aber so. So. Ach, du bist jetzt echt irgendwie jetzt auf hier auf Per Anhalter durch die Galaxis. Jo. Weil der ist ja jetzt auch schon dood, oder? Jo, der Adams, der. Ja, der nicht mehr. Noch nicht so lange. Aber der hat, glaube ich, auch jede Menge Zeugs im Internet. Ja, über dadurch bin ich ja an das Buch gekommen. Ach so, wie denn bitte? Über das Internet bist du ans Buch gekommen? Na, ich hab so ein, ich weiß nicht, ob du Palms kennst. Ich hab so einen kleinen Palm. Ja, klar kenn ich die. Ja, sag mal, hältst du mich hier für komplett Stulle? Ja, nee, nicht gegen dich. Ja, schön, dass du da gleich mit Ja antwortest. Nee, ja, gerne. Nee, du hast ja gesagt, du denkst doch nicht, ich bin Stulle. Und deswegen habe ich jetzt Ja gesagt. Weil sonst wäre ja doppelte Verneinung. Also pass auf meinem Palm, da kann man nämlich so Bücher lesen und die gab's da. Ach echt? Ja. Ah, das macht einen aber verrückt, auf ein paar Bücher zu lesen. Naja, aber ich hab ja auch das Originalbuch Per Anhalter durch die Galaxis, alle fünf Teile. Und dann vergleichst du immer. Ja, und das ist so ein Riesenklopper und vor allem kann man das dann nicht im Dunkeln lesen und der Palm hat ja Hintergrundbeleuchtung. Und dann muss ich immer umblättern und dann leuchten die Seiten durch und dann kommt da Chipskrümel drauf. Nur noch irre hier unterwegs, oder? Ja, nee. Leute, die Bücher im Dunkeln lesen und Angst vor Chipskrümeln haben. Naja, mach ich doch alles nur nach deinen Weisheiten praktisch. Ja, jetzt schmier mir mal hier irgendwie Honig um die Backe. Hast du sonst Honig noch um die Backe Wort, fördert nur den Bartwuchs. Auf Englisch, weil ich bin gerade hier, ich hab's gerade bei der Hand. Das wenn Wort du im mangelnden Bartwuchs, selbst im Mittelalter zwei Möglichkeiten, den Bart zum Wachsen zu bringen. Einerseits Pferdescheiße Innenmund und draußenrum Honig. Honig zieht, Pferdescheiße treibt, sagte man damals. Ich hab's selber nicht ausprobiert. Ich würde gerne mal das mit dem Pferd machen. Wie sieht's denn mit deinem Dings da aus, mit deinem. Wieso denn Meister Nadelöhr? Wie sieht's denn mit deinem Bartwuchs aus eigentlich? Naja, ich habe ja jetzt Windpocken, die habe ich auch im Gesicht. Wie alt bist du denn? Ich bin 16. Und, die ist das scheiße Alter, oder? Ja, schnippel die Schnappel die Schere, da staunt ihr, meine lieben Kleinen. Und die habe ich auch im Gesicht und deswegen ist mir jetzt das ganze Gesicht ausgetrocknet und da habe ich auch ein bisschen Probleme jetzt mit Bartwachstum nicht so unbedingt. Also, ja, ach, dein ganzes Gesicht ist ausgetrocknet. Ja, weil das ist so Creme und. Das muss wieder bewässert werden. Ja, das kann ich aber erst, wenn die weg Max sind. Braucht Wasser. Naja, alte aber Losung. Dann wachsen aber die Windpocken wieder nach. Und ich muss darauf hoffen, dass die erstmal weggehen. Und dann muss ich mich Ja, das ist eine schwierige Sache. Verstehe. Verstehe. Jo. Das glaube ich gerne. Na gut, lieber Freund, dann machen wir mal jetzt hier die quasi Per Anhalter durch die Galaxis Musik. Ja, frag mal, natürlich, dafür bin ich doch da hier. Kannst du noch einen schönen Gruß von mir? Nee. Ach so, schade. Mit der rede ich ja praktisch nicht mehr. Ach so, weil die ja jetzt in Köln ist. Und ach so, ach ja? Na, hat die jetzt nicht beruflich viel in Köln zu tun? Ja. Ja, dachte ich eigentlich. Naja. Siehst du, genau. Und deswegen Köln. Seht ihr euch nicht. Köln Alav. Ach so, Mensch, so schwer. Herian. Ja. Oh Mann. Hello. Tut mir leid, das ist eine schlechte Sache für eure Familie. Ja, Leben ist irgendwie, ist total bitter. Naja, ich rufe dann nächste Woche mal wieder an und sag. Ah ja, spitze, super Idee. Da freut mich ja schon mal. Jo, alles klar. Gut. Dann mach's gut, Spiel mal bitte nochmal das Hip-Hop-Lied hier mit der Gaber. Das kommt noch, aber jetzt kommt erstmal Per Anhalter durch die Galaxis-Musik. Alles klar, ich danke dir. Ciao, tschüssi, tschüchen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. Außerhalb des offiziellen Programms? Was darf's denn sein? What? Tiret, ba. Два. Два тире два. Со мною вот что происходит. Да, я люблю, значит, я существую. Да, я люблю, значит, я существую. Automatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. Der asoziale Start in die Zukunft. Dritter Teil. Hallo, mein Name ist...

Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ach, ach, ach, ach, ach, ach. Sprich bitte ins Mikrofon, sprich bitte ins Mikrofon. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097 110. So, lieber Freund. Ja, Kuttner. Sag mal, heute wieder nur Kerle, nur Kerle. Nur Kerle. Ja. Mann, Mann, Mann, Mann. Was denn? Na hier, du hast so ein Lied, wolltest du nochmal raussuchen. Toni 17. Bitte kommen. Ja, genau. Weil du jetzt hier so ein Toni bist, oder was? Naja, wegen mir hast du es rausgesucht, mal. Sollte ich? Hab ich? Sollte ich? Wollte ich? Was denn nun? Ja, alles, und hast du es irgendwo gespielt, bloß hab ich dann irgendwie verpasst. Echt? Ja. Scheißerhin. Ja. Was machen wir? Oh Mann, ja. Was machen wir jetzt hier mit dir? Toni 17, bitte kommen. Singt der ganze Kind. Das willst du jetzt hören? Ja. Dann denken die da hier wieder, ist Kinderradio. Naja, wobei haben sie auch recht. Genau. Wieder ein Wunsch erfüllt, oder? Ja. Kannst du da nicht beschweren? Nee. Ah, super. Vielen Dank für deinen Anruf. Hallo? Hallo? Ja. Oh nee. So wollen wir ja nicht erst anfangen. Reicht ja, wenn ich schlechte Laune habe. Dem Hörer steht nicht zu. Ihr zahlt die Gebühren, ihr sitzt vor mir, redet, sollt euch verdammt nochmal freuen. Ja, ich freue mich. Ja, freu dich. Sei heiter. Ich hab's geschafft, Mann. Ja, ich bin so glücklich. Ja, heiter. Oh, ich freue mich so. Jetzt ist schon wieder vorbei. Ja. Warum heißt es eigentlich Toni 17? Ja, weiß ich auch nicht, weil der 17. Toni Auto ist. Toni Auto? Berlin spricht zur Zone. So, jetzt hör mal schön zu, mein Lieber. Und jetzt habe ich aber auch nichts mehr zu sagen. Tja! Ja, na, was soll ich denn zuhören? Na, weiß ich auch nicht. Oh, sag mal, dass hier überhaupt kein Mädchen anruft, das finde ich auch die Prüfung. Hallo? Nee, hallo? Das ist auch nicht weiblich, oder? Hallo? Fick deine Mutter. Ja, kann ich irgendwann mal sowas... Hallo? Hallo? Ja, so ein zugezogenes Schwabenmädel mit dem Rucksack, was immer mit dem Rucksack auf dem Rücken immer beim Öko-Bäcker einkauft. Hallo? Genau, Öko-Bäcker. Was ein Öko-Bäcker, natürlich. Hör mal, ich wollte mal sagen, diese hervorragend schlecht gelaunte Woche um Solidaritätssendung. Ja. Wird ja hoffentlich nicht zu Ende gehen, ohne das zu Fanny van Dan, ich will den Kapitalismus lieben gespielt. Hab ich jetzt ja nicht dabei. Was? Ja, was? Was machen wir denn hab jetzt? Hab ich jetzt, ja, weiß ich gar nicht. Jetzt ja, sehen wir alt aus. Jetzt wieder, sind wieder zum mal. Bio-Bäcker. Jetzt stopfen wir uns mit Müsli. Genau, voll. Jetzt sehen wir zum Bio-Bäcker. Mann, kein Mann, das Leben, sein. Das Leben ist schon hart, oder? Das ohne wäre Oberlippenbart. Ja, der absolute Hit gewesen. Ja. Ja, wieder nicht weit vorausschauend genug gedacht. Kein Funny von dann, ja. Kampflieder, nischt. Und da willst du eine schlecht gelaunte Woche. War vorhin Clash Revolution Rock. Naja, ich weiß nicht, ja. Also richtig Bochum-mäßig ist das aber halt. Meinst du, es nicht so Bochum-mäßig? Nee, also Kapitalismus lieben wäre, finde ich, ja. Sehr schön Bochum-mäßig halt. Gewesen. Ach, halt. Das ist ja... Traurig, jetzt bin ich deprimiert. Ah, na, ich aber auch. Naja, aber wir schon haben die ganze Zeit, genau. Naja, ah, Eisler haben wir dann hier noch. Ja, ja, okay. Ein Lied von der belebenden Wirkung des Geldes zum Beispiel, ja, könnte man noch spielen. Das wäre schon aber was, oder? Das ist ein fairer Kompromiss. Das ist ein fairer Kompromiss? Gut, na, ich bin nicht mehr deprimiert. Oder, spiel das. Oder ein Bankenlied. Wir ziehen auf die Banken. So, ja, das ist auch wieder so. Sowas. Ja. Also, das überlasse ich dir. Echt? Da kenne ich mich ja nicht so aus in dem Sortiment. Ach so. Da bist du dann schon das richtig. Meinst du? Ach Mensch, das ist aber auch so schön, so toll, wenn man so viel Vertrauensvorschuss quasi unter der Hörerschaft, insbesondere der weiblichen, hat. Naja, ich meine, du hast dich doch nun jahrzehntelang bemüht, Vertrauen zu schön, erwerben. Schön, wie du das sagst. Doch, du hast mein volles Vertrauen. Ich habe jetzt dein volles Vertrauen. Ja. War super. So, dann ja. Unterschreib mal hier bitte und schon hast du einen 40-bändigen Lexikon für 1.500 Euro an der Hacke. Super. Das ist hier Song Number 2 von Dings da, oder? Ja. Das ist noch, glaube ich, von den Rolling Stones. Na, echt? Nee, ich meine hier Blur. Ach so. Bitte? Ich dachte an Blur, dachte ich. Nein, ich dachte an Sympathy for the Devil. Echt? Ist aber auch einer der wenigen Songs, wo, glaube ich, Khrushchev vorkommt, oder? Auch ein total antikapitalistischer Song. Ist antikapitalistisch? Ich finde, ja. Ich glaube, der ist eher prokapitalistisch. Ach, das ist ja auch ein interessantes Thema. Ja, die Stones sind ja, zeichnen sich ja nun nicht gerade durch extremen Antikapitalismus aus, oder? Ja, damals waren sie gerade auf so einem Satanismus-Trip. Ja, aber Satanismus verkauft sie auch. Das stimmt. Oder? Verkaufen kann man heutzutage alles. Genau, alle. Hitler. Bloß ich schaffe es irgendwie nicht, mich zu verkaufen. Worüber ich aber letztlich auch nicht böse bin. Sag mal, hör auf, jetzt klingt ja jetzt wirklich so, als ob du dir hier die engen Legends anziehen wolltest. Legends, und dich genau, auf dem 17. Maulaffenpfeil halten auf dem 17. Juni rumstehen, oder? Ja, Multitude. Genau, Sympathy for the Devil. Und dann halten die MOL-Autos. Ja. Und dann gibt's Maulaffen zum Sonderpreis. Und dann gibt's Maulaffen zum Sonderpreis. Genau, da musst du schon aufpassen. Genau, so. Ach Mann, ich habe ja hier auch noch jede Menge Pfaffenpop, den ich gerne noch spielen wollte. Pfaffenpop, ja, das würde mir auch gefallen. Pater Perne. Freude erfüllt mich. Oder ja, eine kleine helle Weise. Oder wie, mein Herr, kann ich dir danken? Ah. Oder der Schöpfung morgen. Oder neu die Welt im Licht erstrahlt. Eine super. Extra-Sendung. Ich habe heute den Herrn gesehen. Das ist aber zu viel. Also Bochum-Solidarität und dann das noch? Bochum-Solidarität und Pfaffenpop, meinst du, ist echt zu viel? Das ist irgendwie, ich meine, das ist ja nur eine richtige Spätsendung. Ja. Und da kann man, denke ich mal, also zwei so eine knallharte Zeitthemen so zusammenknallen, echt nicht mehr verkraften. Ist echt ein bisschen zu heavy, meinst ja, du? Ja, ja. Also ein bisschen Eisler noch und ja. Vielleicht noch ein paar nette Frauen am Telefon. Das wäre spitze, das, oder? Das wäre doch eine Spitze. Das wäre doch super. Das wäre 1A. Dann kriegst du am Ende noch gute Laune, passt bloß auf. Ja, muss ich echt aufpassen, muss ich mich zusammenreißen. Du bist ja schon total auf der Kippe. Meinst du? Zur guten Laune. Nee, nur weil du jetzt hier wie ein Wasserwerfer Heiterkeit verspritzt. Mann. Dass man aufpassen muss, dass man nicht nass wird. Ja, das so geht es einem, wenn man immer schön beim Biobäcker einkauft. Echt? Ja. Du kaufst beim Biobäcker ein, aber oder? Aber nur. Na, glaube ich auch. Dinkelbrot. Hast du auch immer so Dinkelbrot. Über meine zarten Lippen. Mein lieber Scholli. Genau. Gehörst du auch zu dieser Pest von Frauen, die immer Rucksäcke tragen? Nee. Und sich dann immer schlagartig umdrehen in so engen Einkaufskassen? Nein. Ja, was denkst du, ob ich das schon an die Gesichtsverletzung davon getragen habe? Ich sehe immer aus, als ob ich einer schlagenden Burschenschaft angehöre. Dabei sind es nur sich heftig umdrehende Öko-Bäckerinnen mit metallverzierten Rucksäcken, nee, die sich zu schnell umgedreht haben. Nee. Und ich habe da so einen Schlatz im Gesicht. Und also sehe, ich bin sehe für aus deine wie so eine Gesichtsverletzung nicht zuständig. Und sehe aus wie Koch aus Hessen. Oh nein, na, das ist oder, ganz schrecklich. Naja, oder wieso so, denn? Na, weil der kocht mit Abstand der hässlichste Mann der Republik. Ist das so eine, weißt du das, ist das so eine Burschenschaftsnarbe, was er da im Gesicht hat, oder ist das ein lässiger Autounfall? Ich glaube, der hat sich früher immer seine Aknepickel aufgekratzt. Nee, jetzt hör auf, ja. Na Mann, wir sind hier beim Jugendradio, da können wir uns darüber nicht lustig machen. Nee, ich mach mich ja nicht lustig. Nee, aber jetzt hör die zu, wir werden später Ministerpräsident. Wofür ich und dann diese, nehmen die, wofür ich diese Kraterlandschaft halte und diese Frage so. Habe ich, nee, ich aber der hat auch so eine Narbe, da denkt man immer, der hat zack auch irgendwie rumgeschlatzt gekriegt, ja. Also ich glaube, so genau habe ich noch nicht hingeguckt. So ein bisschen Landowski-Liebke-mäßig. Ich finde den Anblick extrem abstoßend. Ja, ja, naja, gut, müssen wir jetzt mal nicht so hinkicken. Nee, eben, genau. Und so siehst du aus, das kann nicht sein. Natürlich! Weil die Frauen und sich immer mit ihren Rucksäcken immer so zugezogene Muttis, das Kind draußen angebunden. Na, dann muss man sofort eine Unterschrift. Und dann voll aus dem Schwabenlande ihren Nahkampfrucksack mitgebracht. Stand aufstellen in der Fußgängerzone und unschuldig. Sammeln gegen Rucksäcke. Unschuldigen Zonis der Schwabensack in die Fresse. Mann, ey. Puh. Ich meine, wieso läufst du denn überhaupt rum draußen? Naja, weil manchmal lässt sich das ja nicht vermeiden. Ehrlich. Ansonsten bleibe ich ja auch lieber drinnen. Ja. Oder? Also, gehst du auch zum Biobäcker manchmal? Nee. Naja, oder wieso manchmal bist du denn noch draußen? Naja, weil ich dann irgendwo immer bei der Tanke irgendwie dann mal... Auch wenn du zum Tanken aussteigen musst, oder wie? Ja, so. Naja, dass ich irgendwie da mein Bierwärmer dann, das ja auch Sinn macht. Dein bitte? Mein Bierwärmer. Da gibt doch so Biertauchsieder. Das ist, wenn das Bier so kalt ist, wenn man es so mit dem Magen hat, dass man das da drin hängt und dann wird das auf so eine magenfreundliche Temperatur hochgedimmt. Das habe ich schon mal gehört. Ja, ja, ja, ja, ja. So was. Ich bin ja auch einer, der vorsichtshalber einen Quirl in den Sekt hält, dass man nicht so aufstoßen muss. Ja, ja. Der gibt so, naja, gibt eben so Sachen, die sind so, oder so Nasenhaar-Epilierer. Das finde ich auch spitze. Ich bin immer kurz davor, mir so ein Ding zu kaufen. Ja, das verstehe ich. Oder? Ja. Ah, steht man bei Lidl und dann ist, bomm, die ganze Badewanne voller Nasenhaar-Epilierer. Genau. Ah, dann denkst du, Mensch, nur 6,99. Ob man so schnell wieder mal einen Nasenhaar-Epilierer kriegt? Ja, aber du musst es immer mal zwei nehmen. Das stimmt. Das sind ja Euros und dann vergeht es einem schon wieder. Naja, aber 13 Mark für einen Nasenhaar-Epilierer? Also, das finde ich krass. Findest du krass? Ja, also so viele Nasenhaare hat doch jeden. Möchtest du lieber, dass dir die Haare so aus der Nase rauszotteln und du damit durch die Straße und da vielleicht rufftrittst und lang hinschlägst und so? Da ist doch, da sind doch 14 Jahre für einen Nasen im Markt, für einen Nasenhaar-Epilierer, wie nennt das, bezahlt man aus der Portokasse. Hast du schon mal mit Zöpfeflechten versucht? Nee. Naja, sag mal, bin ich ein Mädchen? Naja, ich rede ja von den Nasenhaaren. Naja, dann halten die mich so nasenmäßig für so Pippi Langstrumpf in der Nase. Mädchen haben doch gar nicht so viele Nasenhaare. Stimmt. Naja, darum stehe ich ja da auch immer an dem Nasenhaar-Epilierregal. Aber ich muss mal sagen, 6,99. Bei Lidl, Spar oder Extra. Wie gesagt, mal zwei. Also Aldi Plus. Extrem teuer. Pennys Markt, Rudis Resterampe. Ja, echt? Oder gibt's du nimmst es zum Anlass. Gibt's Nasenhaar-Epilierer noch billiger? Naja, ich wollte sagen, du könntest es ja zum Anlass nehmen, meine längst fällige Gehaltserhöhung zu fordern. Indem ich auf meine Nasenhaare verweise, meinst du? Ja, genau. Das beeindruckt die überhaupt ja nicht. Da sagen die, kauf dir eine Schere und dann ist gut. Ach. Ja, so sind die. Die Medienbranche ist herzlos bis zum dort hinaus. Das ist ja nicht herzlos, das wäre ja stillos, weil es fast noch schlimmer ist als herzlos. Stil und herzlos. Stil und herzlos. Stil und herzlos ist echt ein total hartes Geschäft. Vielleicht ist es total direkt, um nochmal auf dieses schöne Thema zurückzukommen. Fast Business sagen hier, indem ich mich bewege. Stillos und herzlos zu sein, ist wahrscheinlich in. Ja. Und in diesem Business quasi bewege ich mich. Ja. Bin ich gezwungen, mich zu bewegen. Ja, ja. Und da muss ich dann irgendwie mal raus. Und wenn du denn draußen bist, dann kommen die Frauen mit den Rucksäcken. Dann kommen junge Schwaben mit ihren Rucksäcken und pfeffern mir das um die Ohren. Genau. Dass du aussiehst wie... Genau, dass ich aussehe, wie dass ich irgendwie Ministerpräsident werden könnte. Aber vielleicht könntest du auf die Art Ministerpräsident werden. Naja, wäre auch super. Und denn? Ist das schlimmer als Radiomoderator? Ich glaube, es ist noch schlimmer. Ja, dann musst du auch bloß Maul abfallen. Ja, und wirst besser bezahlt. Schon! Ich glaube, man braucht bloß ein halbes Jahr Ministerpräsident. Und dann hat man die Rente drin? Dann kriegt man bis ans Ende seines Lebens derartig fette Pension. Echt? Ja, dass man sich also jeden Tag 100 Nasenepilierer kaufen könnte. Ob ich den Platzek mal frage, ob der mich mal ein halbes Jahr ranlassen könnte? Ich würde auch versuchen, keinen Quatsch zu machen. Naja, nee, wieso denn das? Naja, dass er mich mal ein halbes Jahr Minister präsidieren lässt. Und dann hätte ich schöne Rente. Ich glaube... Und müsste nicht mehr rausgehen und würde nur noch mir die Sixpacks vom Tankstellen-Lieferservice... Ich glaube, du müsstest dich wählen lassen. Wählen? Ja. Oder du machst das so... Da habe ich ja keine Chance. Dass du, wie heißt der Koch? Da habe ich keine Chance. Da sehen die alle... Und einfach so tust, als ob du Koch bist. Ja, die linkt mir auch nicht. Das wäre wirklich toll. Ich meine, nein, ich rein äußerlich. Und dann könntest du natürlich alles Mögliche erzählen. Mhm. Und das wäre echt spannend, ne? Stell dir mal vor... Die erzählen da selber schon alles Mögliche. Ja, aber ich meine... Insofern würde dir ja nicht auffallen, glaube ich. Naja, ich nehme mal an, du würdest da doch etwas von der Linie abweichen. Ja, aber das merkt keiner, weil da keiner mehr hinhört. Ach, wenn so. Politiker reden, hört doch keiner hin. Nee, es stimmt. Ja, und selbst, also jetzt siehst du mich, Tagesthemen. Insofern ist Politiker oder in der Elefantenrunde, oder ich sitze bei Sabine Christiansen, würdest du auch sofort abschalten. Und denken, wer bei Sabine Christiansen überhaupt sitzt, ist schon ein Idiot. Insofern ist Politiker natürlich schlimmer als Radiomoderator. Stimmt. Also da hast du doch den besseren Job. Stimmt, aber wenn ich groß bin, werde ich mein Nasenhaar-Epilierer. Oder Zöpfe. Oder Rasterlocken. Jetzt hör auf. Rasterlocken ist doch bloß verfilzt, oder? Soll ich dir mal sagen, was in ist? Was denn? Rasterlocken in der Nase. So. Und Bio. Ja, liebe Dinkelbrötchen. Genau. Ich danke dir jetzt sehr für deinen Anruf. Ja, und jetzt vergiss bitte nicht, jetzt knaller ich dir Hans Eisler um die Ohren. Und richtig schön laut. Genau, wobei okay. Der singt ja irgendwie Lanz Alena am Spinett. Ja, und nimm dich in Acht vor den Frauen mit den Rucksäcken. Ja, natürlich. Alles klar. Na, denkst du, wie ich mich da schon ducke? Genau. Da kommen ja dann irgendwie meine NVA-Dienstleistung zu nahe Flieger von vorne quasi zugute. Tschüss, gut, schöne Nacht so noch. Vielseitig bist. Tschüss. Ciao. Das Geld auf dieser Erde, und doch ist sie, wenn es mangelt, kalt, und sie kann sehr gastlich werden, plötzlich durch des Gelds Gewalt. Eben war noch alles voll Beschwerden, jetzt ist alles golden wie verhaucht. Was gefroren hat, das sonnt sich, jeder hat das, was er braucht. Rosig färbt der Horizont sich. Blicket hinan, der Schornstein raucht. Ja, das schaut sich alles gleich ganz anders an. Voller schlägt das Herz, der Blick wird weiter. Reichlich ist das Mahl, flott sind die Kleider. Und der Mann ist jetzt ein anderer Mann. Und der Mann ist jetzt ein anderer Mann. Ach, sie gehen alle in die Irre.

Außerdem eben noch war Chlorofog, kann man als Kampflied durchgehen lassen, ein verstecktes Kampflied zur Solidarisierung mit den Genossen in Bochum. Liegt noch auf. Ich weiß jetzt nicht, ob es Alarme, Rosso, roter Alarm, kann man schon denken, möglicherweise passt das. Schönes Werk, hier ein Weckerklingeln dabei zu hören. Außerdem haben wir hier noch das Band des halbautomatischen Anrufbeantworters. Wenn ihr jetzt quasi für das nächste Mal vollsprechen wollt, müsst ihr die Nummer hier wählen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Ihr wisst ja, wird alles aufgenommen auf Band und dann schnippeli schnappeli scher, kommt David Nadelöhr und macht ein schönes Bändchen da draus, wie wir uns dann auch gleich von dem anderen noch anhören werden. Ansonsten kann hier immer noch irgendwie so restemäßig rumtelefoniert werden. Hallo? Ja, fick deine Mutter, du Hurensohn. Ja und? Und denn? Ja, nicht und. Na, warte, na und denn? Na, wen denn nur? Meine Mutter oder mich oder was? Naja, na wen denn nur? Mein Herz, das sind aber ja unpräzise Anweisungen. Hallo? Hallo? Hallo? Ja. Ah, hier ruft mal einer an aus dem Schwabenland. Mein Lieber, Gott sei Dank keine Rucksackfrau. Ja, du, ich weiß nicht. Ja, sonst wäre ich ja gleich wieder voll in Deckung gegangen. Bist du auch Dinkelbrotesser? Nö, bin ich eigentlich nicht. Frag nur. Nö, ich hab nur gedacht, ich rufe mal an. Du beschwerst dich laufend über die Schwaben letzte Woche. Nein, stimmt doch nicht laufend. Ja, doch, schon noch. Echt? Klingt das jetzt so total antischwäbisch? Ah, da krieg ich ja gleich ein schlechtes Gewissen. Oh, ah, da denke ich ja gleich, ich bin ein schlechter Mensch. Ja, so ein schlechter Mensch bist du gar nicht, sonst würde ich dich gar nicht hören hier. Ach so? Jo. Mensch, aber voll aus dem Schwabenlande, wo denn da? Stuttgart, Mercedes. Zwischen Stuttgart und Bodensee, also genau auf der Hälfte. Ach toll. Bei Tuttlingen. Und da hörst du praktisch freiwillig? Da höre ich freiwillig. So eine Sendung, in der hin und wieder antischwäbische Untertöne nicht zu verleugnen sind. Ja, liebe euch. Eieieiei. Ja, ich denke ganz gerne. Ja. Ach, echt? Jo. Ach, schön. Ich sage, ich habe hier die Haussender so abgeschafft. Ich meine, ich sage jetzt keine, ich mache jetzt auch keine Werbung oder Anti-Werbung. Du kannst so Anti-Werbung machen, ist auch alles ideal. Gilt ja. Nee, also ich bin seit 2 Jahren umgestiegen auf Fritz und bin ja ganz zufrieden damit. Wie heißt du denn, lieber Schwabe? Ich bin der Mike. Mike, wie alt bist du denn, lieber Mike? Ich bin 42. 42? Jo. Heieiei. Na, da hast du ja wahrscheinlich auch schon das eine oder andere erlebt, oder? Ja, kann man sagen, ja. Was machst du denn in Schwaben? Zwischen Stuttgart und einem noch viel kleineren Ort, ein noch wiederum viel kleinerer Ort ist es, in dem du lebst. Ja, in der Nähe von Tuttlingen. Wie heißt denn der Ort, in dem du lebst? Wie der Ort heißt? Ja. Seitigen-Oberflacht, das kennt kein Mensch. Wie heißt der nochmal? Seitigen-Oberflacht. Seitigen-Oberflacht? Genau. Spitze. Jo. Was macht man denn in Seitigen-Oberflacht? Ach du, ich sage, dass ich über die Leute herum, was soll man hier machen? Mal suchen den ganzen Tag. Ja, wie denn? Ja, wie bist denn? Du richtig so ein Bauer auf dem Felde draußen, der die Kuh anspannt vor dem Flug? Nee. Nee, du, ich bin hier im Maschinenbau. Also, Maschinenbau? Ja, haben wir auch. Was baut denn ihr da für Maschinen? Ich baue Pressen. Pressen? Jo. So Obstpressen? Nee. Nee, schon für die Industrie. Ja. Ach, sag mal, wie kommt denn jetzt so mal so ein antischwäbischer Unterton meinerseits, wie kommt denn der in Schwaben an? Ach du, mich wundert es eigentlich je. Also ich sage, letzte Woche ist mir das schon mal ein bisschen aufgestoßen und heute dann auch wieder mit der Öko-Tusti, die da zufällig vorbeikam und dich erschlagen hat. Das ist echt traurig, also das finde ich alle Leute so hier. Nein, glaube ich ja auch. Ich würde auch immer nicht so generalisieren wollen. Wobei, sagen wir mal, es gibt einfach irgendwie so ein paar Landsmannschaften, die stechen natürlich komplett raus. Schwaben und Sachsen zum Beispiel. Oder das andere verwischt sich ja so. Wenn der da von seinem lieben Ofen singt, ja, weiß man nicht, ist es nur Hettstedt oder Sachsen-Anhalt? Ja, ich sage, da oben kenne ich mich nicht so aus. Da war ich nur einmal bei Siehst Hochwasser. Du noch, warst du denn schon mal immer bei Hochwasser? Was hast du da gemacht? Hochwasser-Watching? Nee, ich hab da versucht, euch zu helfen. Wir Ach so, und hat's, vor 2 Jahren. Und hat's dir geholfen, nicht helfen? Du hast da schön im Weg herumgestanden, die Bagger sind nicht durchgekommen, oder? Nee, du, ich konnte einer Familie konnte ich helfen, aber der Rest war wirklich Chaos hoch 10. Ja, ach, na, das aber nett. Da bist du extra dahin gefahren, um denen zu helfen? Ja, bin ich extra. Siehste? Und ich ja. Viel näher dran, komm nie aus dem Arsch. Kick mir das alles im Fernsehen an. Ja, siehst du, da sind halt die Unterschiede. Mein Lieber, halt der Schwabe packt schon an. Schwupp, schwupp, genau. Schon wieder ein Häusle gebaut, oder? So ist es. Nicht schlecht. Wohnst du denn wenigstens in einem selbstgebauten Häuschen? Nee, ich habe ein altes Häusle gekauft und ja, umgebaut. Ja, aber richtig so mit Familie und Tochter. Ja, genau. mit Hund und Kind. Und wenn man die Kinder verprügeln will, muss man aber die Treppe hoch, weil die dann oben wohnen. Stimmt, ich wohne ganz unten im Keller. Ehrlich? Ja, klar. Ah, Mensch, kick mal an, der Schwabe kann aber auch was von nett sein, du. Mein lieber Scholli. Ja, naja, ich hab, wisst ihr, das ist eben das Problem. Wenn du in Kreuzberg wohnst, schwupp, rennen da jede Menge türkischer Mitbürger rum. Wenn du in Prenzlauer Berg wohnst, schwupp, jede Menge schwäbischer Muttis. Verstehst du, da staunt man dann doch ein bisschen. Aha. Und wundert sich, warum müssen die alle, tragen die zu Hause auch Rucksack? Die Frauen bei euch im Dorfe, rennen die auch immer mit dem Rucksack rum und drehen sich schlagartig um? Also Rucksack ist doch ganz normal. Echt? Du hast doch deinen ständigen Einkauf. Stimmt nicht. Ich hatte früher als Kind immer meinen Stullen, so eine Stullentasche vorm Bauch praktisch. Und wenn ich aus dem Haus gehe, dann bestenfalls mit einer Plastiktüte. Ja, genau. Plastiktüte wollen wir ja gar nicht haben. Aber warum denn nicht? Nee, du wolltest ja aber in deine Giftmülldeponie hinbauen. Naja, wieso denn aber jetzt kuhlederne Rücksäcke? Sollten da jetzt Kühe für sterben? Nur für Rucksäcke? Wer stirbt denn für einen Plastik? Da gibt's doch keine Tiere, die praktisch von denen mit Lederplastertüten. Aber du hast da vielleicht auch Hunger, dann isst du die Kuh und dann machst du aus dem Leder und machst du halt noch deinen Rucksack. Ist doch ganz einfach, ist doch richtig, rechte Verwertung. Stimmt. Und die Knochen für den Hunger. Aber andererseits, wenn ich einen Hunger habe, dann zack, schlitz ich an der Seite die Plastiktüte auf und schon purzeln die Lebensmittel raus. Ja, das geht vielleicht bei euch in der Stadt, aber doch nicht hier auf dem Land. Das stimmt, auf dem Land nicht. Ja, irgendwie muss ich doch angebaut werden, die Plastiktüten. Ja, die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Ja, wie die wohl wachsen, wa? Wo die, und wie sie, ja, wie die groß werden. Aber die kommen bestimmt aus Berlin oben. Die kommen, meinst du, die kommen aus Berlin? Bestimmt. Mike, denn, danke ich dir sehr für deinen Anruf. Ja, na gut. Ja, meld dich mal wieder. Und ich finde, man bräuchte ja hier auch, weil ich mich natürlich in diesem Klischee-Raum immer nur bewege, weil ich ja selber nur mal eh mal ganz kurz im Schwabenlande war, in Stuttgart. Jo. Aber da ist IBM, oder? Ja, Richtung Böhmling, ist auch, ja. Genau, da war ich bei IBM, total im Hochsicherheitstrakt. Aha. Und dann war ich froh, dass sie mich wieder rausgelassen haben. Das war echt schlimmer als Ost-Berlin abgesichert. Also sowas so mauermäßig, Stacheldraht, Selbstschussanlagen und Schäferhunde betrifft. Ja, geh mal zu Mercedes, ist selbe in Grün. Ist dasselbe, oder? Ja, oder genau. Friedrichshafen und. Mann, ich sag dir, der Osten hat sich ausgebreitet wie die Fleckenpest. Überall findet man Inseln des Ostens, oder? Ja, das könnte sein. Ja, ja, ja, ja. Gut, nee, aber dass du immer mal anrufst und mal so ein bisschen Aufklärungen über Schwaben machst. Sollte ich machen. Wobei, ich meine, Harald Schmidt ist ja auch Schwabe, oder? Ja, von Göttingen, ist ja auch nicht so weit weg. Genau, insofern kann man ja als Schwabe durchaus auch, glaube ich, so ein, also habt ihr ja, also kann man ja auch, hat man ja einen nationalen Helden. Oder ja, ist ja nicht nur, die Fantasie ein. Ist ja nicht nur Clean Sie, genau, Fantasie. Ja, vor der Haustür, Mannheim ist auch weit weg. Also. Genau, ach super. Ist doch alles in der Nähe. Ja, ja. Ja, naja, aber wenn man so viele Helden hat, dann muss man auch damit leben können, dass man sich lustig macht drüber. Du, ich kann gut damit leben. Gut. Aber ich wollte einfach mal anrufen und dir. Das ist schön. Los. Ich finde, du solltest immer mal in regel- oder unregelmäßigen Abständen anrufen und ein bisschen Schwabenaufklärung machen. Ja, ich hab's probieren. Ich meine, wir wollen es so nicht vormachen. Hölderlin. Auch ein Schwabe vorm Herrn. Ja. Den ich sehr bewundere und toll finde. Insofern ist es jetzt alles ja nicht so antischwäbisch. Nein, ist okay. Mike, vielen Dank für deinen Anruf. Okay, bis dann mal, ciao. Tschüss. So, jetzt kommt hier noch Alarm Rosso und dann kommt der Band des halbautomatischen Anrufbeantworters und dann neigt sich die Sendung auch schon ihrem Ende zu. Ja, Bochum, hör zu hier, horch auf. Roter Kumpel in Bochum, roter Opel-Popel. Die Werksirenen schrillen. Yeah. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. In ist eigentlich jeder, der out ist. Das heißt, jeder, der out ist, rennt nicht jedem Trend hinterher. Und das finde ich in. Auch wenn er somit wieder out ist. Da muss ich nochmal drüber nachdenken. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Hallo, ich bin's, Bolle Kuttner. Letzte Woche konnte ich dich nicht anrufen, da hat die Stimme mich versagt. Und zwar habe ich einen Hals, wie heißt es nochmal, ich konnte nicht sprechen, aber nicht, weil ich doof bin, sondern ich habe mir einen Infekt geholt, so komischerweise, glaube ich, war, weiß ich was vorher, am Polen, immer die Polen waren schuld. Ich konnte nicht sprechen, weil ich heiser war, nicht besoffen, sondern heiser. Sie spielen ein Spiel. Sie spielen damit, kein Spiel zu spielen. Zeige ich Ihnen, dass ich Sie spielen sehe, dann breche ich die Regeln und Sie werden mich bestrafen. Ich muss Ihr Spiel nicht zusehen, dass ich das Spiel sehe, spielen. Ja, hallo. Also meine Meinung zu In und Out ist ja, dass das Begriffspaar eigentlich irgendwie was mit München zu tun hat. Und zwar gab es irgendwie vor 10 Jahren, vielleicht waren es auch 15 Jahren, mal so eine Sendung mit einem sogenannten Leo, nannte sich der, und hat immer Sachen vorgestellt, die in und out waren. Mir kam das alles so fremd vor. Und die Sachen, die in vorkamen, fand ich alle so ein bisschen, naja, halt merkwürdig. Und seitdem denke ich, dass man sich in München darüber Gedanken macht. Aber für mich ist es nicht so wichtig. Rat für deutsche Rechtschreibung. Biometrische Daten sollen vor Terroristen schützen. Soll der Rat nach Schläferwörtern Ausschau halten? Amerika, das Einwanderungsland, verwaltet seine Küsten. Das Volk der Dichter und Denker muss jetzt seine Sprache verwalten. Ich wollte sagen, was in ist, also so eine komischen Bänder, das machen fast alle Mädchen, die sie so zusammenflechten. Diese Gummistiefel, da gibt's auch so in sämtlichen Farben und Variationen halt Gummistiefel. Und ja, das fand ich sehr lustig. Gut, Mask in. Ich habe heute die Kiezpolizei kennengelernt. Und zwar die Kiezpolizei, die so Uniform gesteckt werden, die laufen meistens auch in Spandau rum. Und die haben sich wirklich beschwert, bei mir aus Versehen ein Papiertaschentuch auf den Boden gefallen ist. Da kommt einer mit so einer Uniform, die ihm ja nicht passt, und wollte von mir 15 Euro dafür haben, nur weil mir aus Versehen ein Tempotuch rausgefallen ist. Also ich sag dir, sag mal, kann es sein, dass wir einen Ökostalinismus haben? Barbarei hat es ja schon immer gegeben, und diese Gefahr des Zurückfalls in die Barbarei, die besteht permanent. Und daran sollten wir, das sollten wir beachten. Hier ist wieder mal dein älteres Semester. Ich grüße dich ganz herzlich. Mir ging es sehr schlecht, darum konnte ich mich ewig nicht melden. Aber ich bin genauso ein Alltagsbeobachter wie du. Und habe mich heute riesig gefreut, den Heinz wieder mal zu hören. Du kannst über die Wirklichkeit nichts aussagen, wenn du nur die sichtbare Oberfläche der Dinge beschreibst, die jedermann vor Augen hat. Die Wirklichkeit steckt hinter den Dingen und man kann nur in Bildern von ihnen sprechen. Du kannst sie nicht packen, wie du eine Katze beim Schwanz packst. Wenn dir eine solche Rede geheimnisvoll vorkommt, hast du noch nicht viel von der Wirklichkeit begriffen. Jetzt habe ich's. Um in zu sein, muss man out sein. Das ist es nämlich. Pappalapapp! Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Sehen wir uns doch nun genauer an, wie sich deine Bedürfnisse bisher nach dem Sozialhilfe-Existenzminimum zusammensetzten. Nahrungsmittel 120,45 Euro. Mahlzeiten außer Haus 9,71 Euro. Kaffee, Tee, Schokolade und ähnliches 9,56 Euro. Hauswirtschaftlicher Bedarf, Haushaltsenergie 28,22 Euro. Strumpfwaren, Kopfbedeckung, Bekleidung, Zubehör 4,61 Euro. Aus, aus, aus, aus! Das Spiel ist aus! Damit sage ich dann, würde ich selber mal jetzt praktisch auch Tschüss sagen. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Ihr seht zu, dass er schön durch die Woche kommt und durch den